Ordnung aus der Gesellschaft heraus entspringt. Sonntagabend, 18 Uhr, Studio 1 der Berliner Union Film. Die Weltraumaffen sind da. Damals, 1984. Was habt ihr 1984 so gemacht? Ich wurde da geboren. Ich bin da noch rumgeschwommen. Ja, ich durfte zum ersten Mal eine Disco im Center Park in Holland. Da ist dann Depeche Mode gelaufen. Ich habe voll abgehottet und mir heimlich alkoholische Drinks geholt. Oh, wer würde und so jemand was hat tun? Mich an einer merkwürdigen Zigarette ziehen lassen. Ha. Merkwürdig. Ja. Aber so kann man gut ins neue Jahr starten. Was hast du 1984 gemacht, Preis? Ich habe allen frohes neues Jahr gewünscht. Wobei ich auch sagen muss, 1984, ich mag das zwar, aber es gibt kaum eine Metapher, die mehr überbenutzt ist wie 1984. Ja, also aber das liegt ja nicht, das liegt ja nicht an der Metapher, sondern das liegt daran, dass life imitates art. Ja, das, ich meine, nennen wir eine Sache aus diesem Buch. Ich meine, wir haben jetzt sogar eine Abtrennung von England, von Kontinentaleuropa, die dann vielleicht mit Amerika zusammengehen, so wie es in dem Buch drin ist. Sie müssen sich nur noch umbenennen in Airstrip One. Das muss auf jeden Fall noch sein, aber ansonsten. Also ja. Ich bin in der Fraktion, die sagt, wir leben in Brave New World, nicht in 1984. Ja, wie kommst du denn darauf? Das willst du doch nur haben. Wir haben doch hier keinen Drogenkram hier. Wir liegen im Leben in einem Kurzgeschichtenband von Philip K. Dick. Ja, wenn man sich die Amerikaner teilweise anguckt, wie die unter Drogen gesetzt sind, freiwillig. Ja, stimmt eigentlich. Mit der Opioid-Geschichte sind wir auch schon beim Soma aus Brave New World. Ja, das hat vielleicht nochmal andere Sachen. Aber es gibt genug Dystopien, aber ich habe manchmal den Eindruck, wir leben in allen. Aber manche Sachen sehen halt mehr aus wie bestimmte Sachen. Ich denke nur an die Ring-Door-Kameras. Ja, ich meine, das ist wie 1984 aus dem Buch abgeschrieben. Und die großen Fernseher haben wir ja jetzt auch, die so groß sein können wie eine Wand. Ja, und Belauschung überall und politische Sprache vor allen Dingen. Nur das mit dem Two-Minute-Hate-Speech müssten sie noch üben. Nee, das gibt's schon. Das hatten wir letztens erst dabei. Aber die richtigen Dinge hassen. Das hatten wir auch schon neulich. Aber 1984 ist ja nicht primär eine Metapher für Überwachung, sondern eine Metapher für Kontrolle durch Sprache. Also Gedankenkontrolle durch Sprachreform. Ja. Also, das ist ja. Hallo, Mama. Hallo, wir sind schon live. Okay. Gedankenkontrolle durch Sprache, da muss ich dann wieder Snow Crash empfehlen. Auf jeden Fall Snow Crash lesen, Leute. Ja. Wer ist eigentlich der Neue? Ja. Wer mag es erzählen? Der Neue ist ein Meme. Welcher Neue? Ja, The New Guy, das ist ein Comic, ein Meme, der ist durch die Gegend gegangen, vielleicht für. Man sieht halt einen Comic, da hat man einen großen weißen Mann, keine Ahnung, soll er, glaube ich, darstellen. Und dann kommt eine besonders progressive mit lila Haaren und sie freut sich darüber. Der denkt, er ist freundlich zu ihr, aber sie ist eigentlich böse zu ihr. Und das ist quasi die Punchline von dem Comic. Nee, das ist ja ein bisschen komplexer, Preis. Sie hat ein Handy in der Hand und freut sich darüber, dass ein Millionär-Gamer-Bro-Douchebag, also eigentlich eine dünne Verkleidung, damit sie nicht PewDiePie schreiben musste, weil dem ist das wirklich passiert. Sein Haus wurde ausgeraubt und sie amüsiert sich halt darüber. Haha, he totally got robbed, hehehe. Und dann sagt der New Guy, der weiße neue Mitarbeiter in ihrem Laden, sagt, aber wie würde es dir denn gefallen, wenn du ausgeraubt wirst? Und sie sagt ganz sarkastisch, ich sehe jetzt schon, dass wir hier gute Freunde werden. Und er sagt ganz enthusiastisch, ja, echt? Und sie sagt, hell no. Ja. Also es geht hier darum, dass eigentlich sollte das halt die Dame in Lila als die positive Person darstellen. Nur das ist halt völlig nach hinten losgegangen, wie Memes das manchmal tun. Und das hier gefällt mir besonders gut, weil ein klardenkender Mensch erkennt ja, dass der New Guy recht hat. Niemand würde gern ausgeraubt werden und sich darüber freuen, ist asozial, weil Ja, wenn es einem selber passieren würde, würde man auch irgendwie nicht gut damit auskommen, wenn sich Leute darüber freuen. Ja, und wie das Internet so macht, sehen wir hier so ein paar Bilder von Veränderungen des Comics, die die Leute selber machen darüber, dazu, dass in denen halt der New Guy auch vernünftig bei wegkommt und halt der Gute ist. Und ich glaube, die Zeichnerin des Originals ist nicht so begeistert. Ja, genau, die hat ihren Account auf privat gestellt und natürlich vorher wieder behauptet, dass alle Leute jetzt total gemein zu ihr sind und so. Und sich da halt zum Opfer gemacht, wer hätte das gedacht? Ja, was, guck mal, selbst wenn dein Comic dann nicht so gut angekommen ist oder nicht so, wie du es intendiert hast, ist es doch super cool, dass dein Comic viral geht, weil das wird ja auch immer an deinen Namen dran heften, dass es dann so viele verschiedene Versionen gibt. Also Ja, aber eigentlich kannst du es willst doch du? nur feiern. Also. Naja, eigentlich bist du ja der Arsch in der Geschichte. Ja, ich wollte auch Also. gerade sagen, also da in jedem, von jedem klar denkenden Ja. Menschen irgendwie als jemand, der Gibt sich darüber keine. freut, wie es anderen Leuten schlecht geht und dann sich natürlich hinstellt und sagen, mir geht's schlecht. Und dann erwarten, dass die Leute halt, oh, machen. Aber Ja. es gibt doch keine schlechte Werbung. Gibt nur, oder wie war es, Ja, schlechte PR? naja, wenn du, ich meine, ich glaube nicht, dass die da irgendwas mit verdient, weder in der Vergangenheit noch in Zukunft. Und dieses Ding, die wird ja da irgendwo im Verkaufsbereich irgendwie arbeiten, soweit ich das gehört hatte. Also da geht es wohl häufiger drum bei diesen Sachen, ihren Memes da. Und ja, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass das was bringt. Also, das sowas Positives wird das wahrscheinlich für die Dame nicht bewirken. Würde mich sehr wundern. Aber es gibt ja auch eine von diesen Varianten, wo sich der New Guy dann extra zu ihr an den Tisch setzt und alle anderen halt schlecht über sie reden, dass sie so wenig mitfühlend ist und so. Und er dann da steht mit einem Tablett und sagt, ist der Platz schon besetzt? Wholesome. Sehr schön auch, dass hier die Cartoonserie The Mighty Bee zitiert wird auf dem rechts oben. Die habe ich immer gern geguckt. Der New Guy. Ja, und hier, da hat einer eine halt eine Antwort zu dem Comic geschrieben, also eine Approbation, an die dann viral gegangen ist und da hat er sich ziemlich gefreut. Und er hatte scheinbar schon mal einen Mob gegen sich. Und ja. Das war's auch schon. The pain ends with me. Ja, also wenn es ein positives Symbol fürs Internet 2020 gibt, dann ist es der New Guy. Und nicht, ich wiederhole, nicht Ingrid Brodnik. Großartiger Text, wie die vergangenen 10 Jahre die Rolle von Frauen in Videospielen veränderten. Mittlerweile ist es relativ normal, dass Videospiele auch Heldinnen haben, aber der Weg dorthin war hart und von Sexismus, Bedrohung und eben Gamergate geprägt. Seufzt. Die Ingrid kann immer nur das Gleiche sagen, kann das sein? Ja, Und sie kann spricht hier sein. über diesen Artikel von Maddie Myers. Ja, Kotaku. Letzte Boulevardseite für Gorka Magazin. Ich erinnere mich da an das SPJ Airplay, wo gefragt wurde, ob man den Kotaku oder Gorka allgemein als Quelle angeben sollte, als Journalist, der ein bisschen Selbstrespekt hat und die Leute eigentlich nur gelacht haben von der Ja. SPJ. Wobei das Lachen fand ich aber auch irgendwo schon fast wieder unverschämt, weil alle haben drüber gelacht, aber trotzdem in der Tagesschau wurde der Narrativ von so Gotaku-Gawker-Seiten halt auch übernommen. Und ich mir halt auch denke, ja, ihr lacht alle darüber, dass man es nicht ernst nehmen kann. Warum verbreitet sich deren Narrativ dann in respektable oder scheinbar respektable Outlet. Weil die da Freunde haben. Ja, ja. Naja, nicht nur Freunde, vor allen Dingen halt Gleichgesinnte. Ne? Ich sag nur Demokratieabgabe und so. Ne? Das ist halt alles gesellschaftlich relevant mit den Frauen und so. Und deswegen, wenn jemand sowas in der Art dann behauptet, dann ist es halt ganz wichtig, das den Leuten noch mitzuteilen, wegen Demokratieabgabe halt. Was es kostet, eine Frau zu sein, die über Videospiele berichtet. Allein schon dieser Titel trieft von Pathos. Kaum zu ertragen. Ja, die Bilder passen auch dazu. Sauerstoffmaske, grimmig gucken. Ja, vor allem grimmig gucken ganz rechts ist Lara Croft. Ich weiß ja nicht so genau. Ist denen nicht klar, dass es die schon ein bisschen länger gibt? Aber erst seit kurzem ist sie halt okay, weil keine Brüste mehr oder nicht so groß. Ah, okay. Ist sie denn jetzt okay? Weil so richtig weiblich ist sie ja nicht mehr, oder? Ja, das ist denen ja egal. Weiblich ist für die ja nur ein rotes Tuch im Endeffekt. So. Kommt drauf an. Also in Wahrheit kann man das denen ja nie recht machen. Ne? Also ja, wenn eben, du halt keine Frauen reinmachst in dein Spiel, ist es halt sexistisch, weil wo sind die Frauen? Wenn du welche reinmachst und die sind sexy, dann ist es halt sexistisch, weil warum sollen die Männern gefallen? Und wenn du welche reinmachst und die sind nicht sexy, dann ist es auch sexistisch, weil warum dürfen die nicht schön und weiblich sein? Es ist so, wie, egal wie man es macht, ist es halt verkehrt. Ne? Ja, das ist der ultimative Mittelweg. Ne? Der Herr Kafka lässt grüßen. Ja. Ja. Aber ich habe nur das erste neue Tomb Raider gespielt und das auch nur ein Stückchen und eigentlich nur, weil ich Nora Tschirner zuhören wollte. Ja, das ist ein ellenlanger Artikel, in dem die üblichen Geschichten über Gamergate erzählt werden und wie brutal das alles ist und so weiter und so fort. Lol. Ich habe das erste Mal League of Legends gespielt. Die sind da wirklich so gemein, wie alle sagen. Oh. Wie sahen meine ersten Schritte in League of Legends aus? Ist die Community wirklich so toxisch, wie allgemein geschimpft wird? Lest hier, welche Erfahrungen ein Noob in LoL gemacht hat und warum ich es jedem empfehlen kann. Das Ding ist halt bei LoL, desto schlechter du bist, desto mehr wird geflamed. Und desto höher du aufsteigst von deinem Skill-Level her, wenn du halt Ranks zocken tust und halt in einer höheren Klasse bist, desto weniger wird geflamed. Also, was ist denn, wenn man sich da aus dem Flamen raushält? Ist man dann, verhält man sich dann antisozial oder so? Ist das vielleicht irgendwie einfach auch erforderlich da sozusagen oder gefordert von der Community? Ja, LOL hatte den Hardcore-Ruf, dass Flame halt super schlimm war. Und irgendwann haben sie dann angefangen, richtig viel zu bannen. Und seitdem ist es so, dass also früher war das Flame sozusagen willkommen und ein Feature vom Spiel. Mittlerweile ist es so, dass wenn jemand flamet, weiß er, dass er dafür auch einen Bann bekommt. Und der flamet dich dann aber nur, wenn du halt wirklich richtig, richtig viel falsch machst und es halt verdienst. Und der andere ihn das so aufregt, dass er halt den Preis dafür zu bezahlen willig ist, dass er halt einen Bann kassiert. Ja, also, macht schon Unterschied, ob die Forderung oder die Erwartung von der Firma kommt oder von der Community natürlich. Ne? Nee, die Forderung, die kam von außen. War die ganze Zeit in der Presse, dass die Community furchtbar ist. Aber ich fand es früher auch nicht so schlimm. Also fand es immer überzogen. So ein bisschen ja, Banter. Aber ich finde das auch so ein bisschen so, ich habe angefangen Fußball zu spielen und die Zuschauer pfeifen wirklich. Weißt du so? Ja, genau. Ich mein, man sollte halt wissen, worauf man sich einlässt. Und wenn man das hier nicht mag, dann spielt man, keine Ahnung, Lego Worlds oder sowas. Mhm. Und das ist halt auch das Ding bei League of Legends, merkst du halt schnell auch, dass es Ego ist, weil du kannst deinen Mitspieler flamen oder du schreibst halt MB, also my bad, also meine Schuld. Nimmst die Schuld auf dich und dann geht's mit dem Team weiter. Weißt du, und dann kannst du noch gewinnen, aber wenn du anfängst halt viel zu chatten, verlierst du halt nur. Und das ist halt auch so ein bisschen so ein Ding, wo die Leute halt persönlich lernen müssen, über ihr eigenes Ego drüber zu stehen, und sowas kannst du halt den Leuten auch nur schwer in der Schule beibringen. In meinen Augen. Also wo soll das denn herkommen, diese Weisheit? Also ich, keine Ahnung. Also. Ja, aber Ebel, was macht denn das mit der Gesellschaft? Jetzt etwa Leute haben, die sich nicht angreifen lassen. Die dann in sich ruhen und ja, sich selber ja, das überlegen, ist, was sie wollen. In Wahrheit ist ja League of Legends von einem chinesischen Spielehersteller eine Psy-Op, um das kulturelle Klima durch die Mannerismen, die man sich in dem Spiel aneignet, innerhalb des Westens zu verändern. Und das Opium ist der Krieg 3.0. Ja, genau. Also das Hybrid-Warfare von China aus, also ihr wisst schon, also die wollen damit die Kultur hier verändern. Also ich bin dafür, dass wir Beleidigungen zum Offizialdelikt erklären und dann tausende von neuen Stellen bei der Polizei schaffen, die alle nur League of Legends spielen. Und ja. kommt alles. Wenn sich dann nur noch mehr radikalisieren und Terroranschläge begehen aus der Community. Aber ich weiß, wie das endet. China kauft einfach die Polizei und dann ist es vorbei. So, wir sind da ja relativ schnell. Fans brauchen nicht eure Zuschauer sein, eure Kunden. Genau, genau. Hier haben wir wieder mal einen Artikel aus der Reihe Gamergate und warum es immer noch relevant ist. Man muss jetzt endlich einsehen, dass das Problem an Star Wars, das echte Problem, die Fans sind. Und dann schmeißt hier der Autor aber schön alles zusammen. Also diese bescheuerten Raylo-Fans, die unbedingt wollten, dass aus Ray und hier Kylo ein Pärchen wird. Die Review-Bombs, die angeblichen gegen Last Jedi, wobei ich glaube insgesamt der Tenor ja doch eher so ist, der Film ist scheiße und hat diese schlechten Reviews auch verdient. Und genauso haben die Kylo-Fans rasten aus, weil Kylo tot ist und so weiter und so fort. Was ich interessant finde, ist eine Geschichte, die hier in einem Nebensatz abgehandelt wird, nämlich dass John Boyega, der Darsteller von Finn, einen Shitstorm abbekommen hat, weil irgendwer hat auf Twitter geschrieben, so nach dem Motto, ja, jetzt wo Kylo tot ist, fällt mir auf, dass Finn ja was mit Rey anfangen könnte und der Boyega hat dann drunter geschrieben, ja, ist halt ein Unterschied, der eine kriegt einen Kuss und der andere darf ein Rohr verlegen. Und daraufhin ist er halt ganz massiv wohl auch wieder auf Social Media angegangen worden. Man hat das zu einem rassistischen Shitstorm hochstilisiert, was ich glaube ich, was einfach falsch ist. Weil ich kann mir schon vorstellen, wer bei sowas wie Rohr verlegen und so, wer da einen Shitstorm anfängt. Nämlich die üblichen Verdächtigen, die auch solche Artikel schreiben wie den hier. Ja, außerdem, er hatte ja irgendwie letzte Woche auch so eine Collage da geteilt mit vier Bildern irgendwie von, weil diese Raylo-Geschichte, das fing ja irgendwie damit an, im ersten Film von den drei Neuen, dass er sie irgendwie gefoltert hat. Und ja, das ist halt nicht so wirklich eine gute Beziehung irgendwie, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und da hat er halt drauf hingewiesen mit dieser Collage. Und da gab es halt auch etliche Leute, die sich drüber aufgeregt haben dann. Ja, aber er hat das eigentlich, hat sich eigentlich nur über die dann auch noch lustig gemacht, die sich dann drüber aufgeregt haben. Also John Boyega, guter Typ auf jeden Fall, fand ich gut. Ja, mal schauen. Also es rechnen ja jetzt auch eigentlich alle damit, dass es da noch eine große Abrechnung geben wird irgendwann, wenn die Leute dann alle ihre Verträge da irgendwie ausgelaufen sind, dass sie nicht mehr drüber reden dürfen oder so. Von allen möglichen Seiten, dass sie sich dann darüber äußern, hier Mark Hamill und Boyega und vielleicht sogar J.J. Abrams selbst, da gibt es ja jetzt auch irgendwelche Gerüchte, dass das alles irgendwie er das ganz anders hätte haben wollen oder so, was der Himmel. Ja, und ich habe letzte Woche übrigens mal den zweiten von diesen Pacific Rim Filmen gesehen, wo ja John Boyega auch mitspielt und ja, hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen, also war jetzt kein großes Kino, was man unbedingt sehen muss, aber war auf jeden Fall ganz unterhaltsam und sein Charakter da war auf jeden Fall wesentlich interessanter als in diesen drei Filmen, da wo er eigentlich ja nicht viel zu tun hatte. Was ich auch noch einen wirklich tollen Film, Satz über den Film, über die Filme finde, ist: For a long time, women and people of color didn't get to see themselves as part of that world. Dann möchte ich nochmal an den Anfang von Episode 4 erinnern. Wen sehen wir da irgendwie direkt auf dem Schiff, wie er Pläne in einen Roboter stopft? Und ich möchte an Return of the Jedi erinnern. Und wer ist da der Chef einer Minengesellschaft auf einer Raumstation? Ach, aber nein, People of Color und Frauen gab es nicht in Star Wars vor der Die umgeben sich doch auch mit Aliens oder nicht? Das sind doch sowieso ganz fremde Rassen. Das können ja nicht rassistisch sein, sozusagen. Oh, jetzt mache ich das Fass auf, sonst müssen wir darüber reden, warum die keinen Sex miteinander haben. Die Aliens. Das haben wir da. Müssen wir erstmal dir nochmal eine Filmanalyse angucken. Da kriegst du das erklärt. Nee, in nächster Zeit nicht mehr. Ich hab ja die zu Once Upon a Time in Hollywood letztes geguckt, weil ich den Film letztes geguckt habe. Dachte ich mir, was unser beschlipster Heini wohl dazu sagt. Nur es ist kaum zu ertragen, ganz ehrlich. Also, ich habe eine Politikanalyse von ihm gesehen, die fand ich genauso unerträglich. Aber noch schlimmer finde ich diesen Personality-Film, den er irgendwie gemacht hat oder der über ihn gemacht worden ist. Der ist auch ganz fies. Irgendwie das Porträt des Filmkritikers als junger Mann oder so. Oh Gott. Wahrscheinlich Leute zu tun, die Filme machen und brauchen nie ein Thema. Er scharwenzelt da mit irgendeiner Tante, scharwenzelt er durch Museen und so und gibt da halt seine üblichen abgestandenen Sentenzen von sich. Ja. Susanne Gaschke auf Welt.de gibt auch Schwachsinn von sich. Im Netz rotten sich die Frauenhasser zusammen. Das darf man in der Welt noch schreiben? Ich dachte, die Zeit und die Frankfurter werden dafür da. Nee, sind eigentlich alle dafür da. Also Frauen werden im Internet mit beispielloser Brutalität angegriffen, oft in sexualisierter Form. Auch das kann dazu führen, dass sie sich gar nicht erst in Politik trauen. Wir brauchen deshalb eine Klarnamenpflicht im digitalen Raum. Ach du Scheiße. Geil. Mega und geil. Wenn du weiter runter scrollst, da gibt es noch die besten Konter zu den Einwänden. Also wenn jemand sagt, achte nicht auf die Trolls, und dann ist das so schlimm wie selber zu trollen. Also. Aber ich finde auch diesen zweiten Absatz toll. Dieses zum Beispiel an den immer noch, also woran liegt das, dass so wenig Frauen in die Parteien gehen, an den immer noch komplett familienfeindlichen Sitzungszeiten politischer Gremien, an männlichen Parteikollegen, die unbegrenzt redefreudig sind, an männlichen Seilschaften, an der unterentwickelten weiblichen Fähigkeit, Seilschaften zu bilden und auch die Neigung mancher Frauen, sich endlos mit Randproblemen zu verzetteln, gehört ins Gesamtbild. Das ist schon ganz schön frauenfeindlich, ja, was die Tante da erzählt. Das zum einen und mal abgesehen von dem letzten Satz, wo ich gar nicht genau weiß, was sie damit meint, aber es sind das halt die ursprünglichen Talking Points. Also es ist genau dieselbe Scheiße, die ich auch seit Jahren da höre im politischen Bereich. Das und ist immer Frauen können keine Seilschaften bilden. Wir bilden uns zum Beispiel im Bund der Juristinnen, den wir hier öfter zu Gast haben, nur ein. Ja, genau, diese ganzen Sachen. Das ist die reinste Projektion, weil es gibt das auf männlicher Seite nicht. Und es gibt auf männlicher Seite auch nicht. Also es gibt da vielleicht Leute, die irgendwie befreundet sind oder so oder zur gleichen Zeit angefangen haben oder irgendwie das gleiche studieren oder so. Und meinetwegen fördern die sich dann auch ein bisschen. Aber genauso gut gibt es da auch etliche Leute, auf die man nur diese so eine Außenseiterrolle da haben und die da von niemandem gefördert werden. Und das hat überhaupt nichts mit dem Geschlecht zu tun. Ja, aber wie können Frauen Defizite haben, wenn wir bei alle gleich sind? Das verstehe ich nicht. Unterentwickelte weibliche Fähigkeiten, sowas gibt es? Ja, ich dachte, die werden immer überentwickelt und Frauen sind eh die besseren Menschen. Aber lass uns da unten nochmal, was waren die Punkte, wie man das besser machen kann? Wo war das? Ich weiß nicht, die sind irgendwie nicht mehr da. Ich habe mir den Artikel, als ich den heute Mittag... Oder hast du den jetzt verwechselt mit dem anderen Artikel, der danach kommt? Mit diesem hier. Auch sein. Haben wir die beide eingereicht auch? Ja. Ja, geht gleich weiter, genau. Der traurige Männerhass auf mächtige Frauen. Ja, ich meine, Leute, ganz kurz nochmal. Also jetzt, ich frage mich immer bei diesen Sachen direkt so, ne, zum einen, ihr wollt jetzt gerne alles gleich haben und dann aber so ein Krempel dann wieder konstruieren, so nach dem Motto, ja, aber es gibt ja eigentlich gar keine Möglichkeit, irgendwelche Frauen zu kritisieren, weil dann kritisierst du ja eine Frau und das ist ja sowieso schon mal kategorisch falsch, ne, also. Ja, es passt einfach nicht dazu, dass es keine Unterschiede gäbe, ja. Oder keine Unterschiede, ist ja Quatsch, aber, ne. Oder dass das irgendwie besser wäre, ne, also. Ja. Ich kann mich ja noch erinnern an Louis C.K., der dann Ungnade gefallen ist, den amerikanischen Comedian. Und der hat ja auch mal in so einer Sendung da, als Hillary da irgendwie zur Wahl stand, dann irgendwie gesagt, so ja, wenn die gewählt wird, dann dann können wir die wenigstens weiter kritisieren und einen Mann kann man nicht kritisieren oder so, wo ich mir denke, so, nee, du hast es doch komplett auf den Kopf gedreht. Also die Frauen kann man nie kritisieren. Das haben wir ja hier seit Jahren, dieses Ding. Jo, du hast irgendwie gesagt, irgendwas, was eine Frau sagt, ist nicht richtig. Ja, das muss Frauenfeindlichkeit sein. Das, du willst sie halt keine Frauen in der Politik haben, bla bla bla. Und da wird ja überhaupt gar nicht angenommen, überhaupt, dass man überhaupt was Inhaltliches gegen die überhaupt haben könnte. Ne? Also es wird ja alles so hingestellt, so nach dem Motto, ja, das ist ja aber eine Frau, das ist die Grundannahme und davon rückwirkend, dann ist es halt eben alles falsch. So, ja, das erklärt dann aber auch, warum so Leute wie die Merkel so lange im Amt sind oder warum die von der Leyen nicht irgendwie geflogen ist oder die keine zurücktreten oder sowas. Nur wenn sie einen Bock drauf haben, wie den alles, ne? Ja. Ja, die sind untouchable sind eigentlich. Kritik, ne? ein bisschen die Kritik, wie soll man sagen, die Kritik im Mond, das ist irgendwie auch nicht gut. Und man will mir ja auch nicht diese Bildunterschrift hier, die da steht, unter den drei Grazien, Hassfiguren für unsichere Männer. Was soll dieser Satz? Ich meine, ich kann dir genauso viel Frauen finden, die drei nicht mögen, glaube ich, wie Männer. Und B, heißt das, diese Leute nicht zu mögen oder ihre politischen Forderungen für aberwitzig zu halten oder zu kritisieren, wie sie sich benehmen, bedeutet nicht, dass man diese Leute hasst. Man möchte sie einfach nur nicht in verantwortungsvollen Positionen, weil man ihre Denke für schädlich hält. Das hat mit Hass einen Scheißdreck zu tun. Ja, und damals haben sie auch schon gezeigt, dass sie, gut, die Greta jetzt halt nicht, aber dass die beiden ganz gerne auch mal am Gesetz vorbei agieren und so. Auch das kann man ja kritisieren. Also Kritik-Ansatzpunkte gibt es ja noch. Nein, das ist nur Unsicherheit, weil du nicht genauso erfolgreich bist wie die Frau. Und das schadet deinem Männlichkeitsideal. Und damit ist alles klar. So wir blicken Diskussion auf 6000 Jahre fast durchweg männliche Herrschaft in der Geschichte der Zivilisation. Ja, dagegen stehen 14 Argument, Jahre Kanzlerschaft von anderen. ja, die Kanzlerschaft der menschlichen Zivilisation oder was? Alter Schwede, ey. Ja, nur politisch steht man auf der Stelle, wenn man nicht kritisieren darf, ne? Ja. Ist klar. Ja, okay, wissen wir jetzt auf jeden Fall Bescheid, wenn die Aliens kommen und sagen, take me to your leader, dann müssen wir Angela hinschicken, oder wie? Was ist mit Cleopatra, Queen Victoria oder Indira Gandhi, wird der Typ Mann an dieser Stelle einwerfen, um den es in diesem Text gehen soll? Katharina, die Große. Ja, ohne Scheiß, das wollte ich gerade sagen, ja. Ist das jetzt die Unsicherheit, die mich dazu verleitet, oder was? Ja, oder sind das einfach die Tatsachen? Recht. Und Sie haben recht, die Frauenquote unter den Herrschern der Geschichte ist besser als, sagen wir, an der Spitze des deutschen Außenministeriums. Was ein Zirkelschlag. Das muss ich schon sagen, das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun, aber man hat seinen Punkt deutlich gemacht. Schöne rhetorische Figur, ist aber Müll. Also das Ding mit dem Außenministerium ist halt auch, es geht mal in irgendeine x-beliebige Bar und versucht ein Mädel aufzureißen, indem ihr über Geopolitik sprecht. Also das sind halt auch einfach Interessen, die halt nicht oder so arg da sind. Im Verteidigungsministerium sieht das, glaube ich, nicht anders aus. Oder angeblich ist es auch im Familienministerium andersrum im Überhang. Und es gibt immer Ausreißer, das will ich nicht sagen. Ja. Also es gibt einige Frauen in der Geopolitik, die ich bewundere, aber das ist halt nicht die Mehrheit. Da gibt es halt schon durchaus mehr Männer. Also wie man auch an den Buchverkäufen sieht. Also ja, Zeitgeschichte. Und auch von diesen Frauen aus der Geschichte, also ich sag nur, diese Tante aus Pakistan war es, glaube ich, ne? Das ist alles korrupt bis zum Abwinken, dieses Land, diese ganze Politik da, das ist sowieso so eine Familie, die sich das da immer durchreicht. Einer an den anderen, jetzt ist es irgendwie der Sohn von der oder so. Und die wird auch teilweise sogar von irgendwelchen FDP-Accounts irgendwie so, ja, hier, sie war so und so lange hier Staatsministerin von Pakistan und denkst dir dann so, ja. Und gut an der war jetzt, dass sie eine Frau ist, oder was? Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, das alles ist jetzt einfach zu wenig, ne? Ja, aber ich kann nur wiederholen, ungefähr 6000 Jahre durchweg männliche Herrschaft. Und bitte, bitte. Es ist unfair, von weiblichen Pionieren zu verlangen, sowohl die erste Frau in dieser Position zu sein und gleichzeitig für Frauenrechte zu kämpfen, sagt die Politikwissenschaftlerin und Clinton-Beraterin Anne-Marie Slaughter. Ja, trotzdem wird denen das immer wieder nahegebracht, nämlich in Mathematik. Ja, also, bei der hätten Frauen sie das gerne so gehabt wahrscheinlich, dass die keiner kritisiert, weil sie eine Frau ist. Ja. Das finnische Parlament, das finnische Kabinett thematisiert, weil da jetzt eine unter 40-jährige Frau am Ruder ist, die mehr Frauen als Männer in ihrem Kabinett hat und dass das in Zukunft die Zukunft sein wird, bla bla bla bla bla bla. Die Männer führen ein Rückzugsgefecht, bei dem sie keine Angst vor dem Unterschreiten von jeglichen moralischen Grenzen haben und ihre stärkste Waffe ist der Hass. Der Hass ist keinesfalls ein exklusives Problem der politischen Elite. Jede Frau, die in einer Teilöffentlichkeit steht, kennt es. Das fängt mit Besserwisserei an. Hass fängt mit Besserwisserei an. Was geht in euren Köpfen vor? Und vor allem, Hass fängt mit Besserwisserei an. Seid also, ihr doof? Und vor allem keine Angst vor dem Unterschreiten von jeglichen moralischen Grenzen. Ja, Frauen wieder raus aus der Politik, Wahlrecht wieder nur für Männer. Das wäre eine Unterschreitung. Die Besserwisserei geht natürlich mit Sexualisierung weiter und gipfelt manchmal in Todesdrogen, kennen wir ja alle. Ja, wenn du eine andere Meinung hast oder was anderes weißt und dann denkst, dass die Sachlage anders ist, als da geäußert wird, dann bist du ein Hasser. Ja, das ist ganz einfach. Was soll ich auch, was soll auch schon eine Scheibe. Du Schlampe, ich bin nicht genau. Was geht in den Köpfen vor? Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Ja, was soll vor allen Dingen auch schon wieder diese Sexualisierung bedeuten? Das kann ja auch schon wieder alles und nichts bedeuten. Wirklich, sexualisieren die alles, indem sie alles auf ihr komisches Geschlecht irgendwie runterbrechen müssen. Ja gut, Sexualisierung ist ja genau das, dass der Vorwurf, dass diese ganzen bösen Männer alles auf das Geschlecht runterbrechen. Ja, genau, eigentlich ja. Mhm. Dabei tun sie das selber in dem Fall. Der Hass als Wahlhelfer. Ja, wer kennt es nicht? Ich meine, wenn man irgendwelche Leute beleidigt und so, dann feiern einen ja nur alle. So ist das ja in der Logik. Ja, fest steht, dass auf diese Art irgendwie die Leute nicht, zu ihren gewünschten Parteien treiben, sondern im Gegenteil. Ne? So treiben sie die Leute weg mit solchen Artikeln. Und wohin ist klar, ne? Und auch hier diese Geschichte, dass die Roth angeblich als Vizepräsidentin härter angegangen wird als der Kubicki. Das liegt zum Beispiel daran, dass sie zwei unterschiedliche Menschen sind, von zwei unterschiedlichen Parteien mit zwei ganz unterschiedlichen Biografien und zwei ganz unterschiedlichen Dingen, die da gefordert werden. So hart wie von den Feministinnen werden die anderen bestimmt nicht angegangen. Und die Roth hat ja immerhin auch diese Geschichte zu verantworten, wo sie einfach mal die Beschlussfähigkeit festgestellt hat. Und ich glaube nicht, dass der Kubicki schon Ähnliches getan hat. Dementsprechend wird die härter angegangen. Sie redet auch mehr Blödsinn, ganz einfach. Es ist unsagbar. Ja, diese Korrelation sieht ja sowieso kommen. Wir hatten doch sogar schon dieses eine Interview, wo sie den Kubicki und die Roth gleichzeitig interviewt haben zu genau diesen Themen mit der Führung da im Bundestag. Und die waren sich da ja teilweise komplett uneinig da drin. Also da hat die Roth irgendwas gesagt, der Kubicki hat ihr widersprochen. Mhm. Also insofern gibt es da halt schon einen großen Unterschied. Ja, dieses Korrigieren, das ist also auf jeden Fall bald Hass. So. Das wird hier im Artikel als Hass eingeschätzt. Ja. Was die Attacken auf Roth oder Clinton gemein haben, sie passieren nicht im luftleeren Raum. Das haben wir lange nicht mehr gehört. Clinton leidet die auch so, ja. Sie fußen auf einem Klima des Hasses, das sich aus den Kommentarspalten des Netzes und der sozialen Medien speist. Und der Hass zeigt Wirkung. Frei nach dem Motto, irgendwas wird schon hängen bleiben, resoniert er auch im politischen Raum. Ja, das habt ihr, glaube ich, verwechselt mit eurer Trump-Strategie. Ja, das ist doch auch so, wie man Rechte angibt oder Attentäter oder so. Das ist eher der Fall. Ja, oder Männer. Wie wär's damit? Ja, das ist alles das Gleiche, ne? Ja. Bei Hillary Clinton hat sich das Bild einer energie- und ideenlosen Politikerin verfestigt, die zu Recht die Wahl gegen Trump verloren habe. Ja. Ich meine, energie- und ideenlos, das ist eine Kritik, das ist kein Hass. Wo ist das fucking Problem? Der Hass in den Kommentarspalten hat das politische Klima dauerhaft verändert. Bin ich nicht ganz einig mit euch. Ich glaube, so einen kleinen Anteil daran haben auch die Progressiven mit ihren immer neuen Regeln und ihren immer neuen Sprachkonstrukten und ihren immer neuen Definitionen von Hass. Er war einer von Trumps wichtigsten Wahlhelfern und hat in Deutschland Jungs dazu geführt, dass ein Gericht widerliche Beleidigungen gegen die grünen Politikerin Renate Künast als sachgerichtet erklärt. Hat das miteinander zu tun? Ist das irgendwie falsch dargestellt? Ja. Aber nein. Überhaupt nicht. Das ist, gar nicht. Ja, vor allem anstatt, dass sie sich dann mal fragen, was da dahinter steckt. Nee, das ist wieder nur dieser Talking Point. Das haben wir es auch noch untergebracht und das ist ja vollkommen unseren Lesern ja vollkommen klar, dass das alles komplett ein Unding ist. Da brauchen wir gar nicht weiter drauf eingehen. Ja, und diese komplette Annahme, das ist nur eine Annahme von euch. Dieses Ding mit dem dauerhaft veränderten Hass. Der Hass kommt überall. Trumps wichtige Wahlhelfer, ja, ja, genau. Weil der hat sich hingestellt und gesagt, hier, ich mache irgendwie diese Freihandelsabkommen hier weg, damit die Industrie in Amerika bleibt. Und darüber habt ihr noch kein einziges Wort verloren. Stattdessen ist es der Hass oder Russland oder whatever. Oder der Hass auf Russland. Nein, also die Hasskommentare, die werden ja von russischen Trollfabriken geschrieben, damit Russland uns baiten kann, die Meinungsfreiheit einzuschränken und die Klarnamenpflicht einzuführen und sich dann hinzustellen und zu sagen, guck mal, der freie Westen ist gar nicht mehr so frei. Das ist russische Langzeitstrategie. Wenn man dir folgt, sind wir aber auch nur so ein Spielball der Geopolitik, wa? Ja. Man sollte sich hüten. ja, waren da nicht auch noch Strategien jetzt, was man sagen soll oder so, dann, wenn man Gegenargumente bekommt? War das jetzt nicht hier? Ja, das haben sie rausgenommen. So. Also, das war heute Mittag noch drin, haben sie aber rausgenommen, leider. Okay, aber auch ein interessantes Fakt, oder? Also ich fasse es einfach nicht. So ein Satz hier, sie stand für eine aus AfD-Sicht ablehnenswerte Politik, also Merkel jetzt. Und deswegen ist das Frauenhass, die falsch zu finden, oder wie? Ja, eigentlich steht es ja für Politik, eigentlich ist ein politisches Argument, ne? All die traurigen Männer, die tatsächlich oder vermeintlich vom strukturellen Umbau der Gesellschaft betroffen sind, hatten mit Merkel die perfekte Hassfigur. Mächtig, wehrlos. Wehrlos! Was hast du genommen, bevor du den Artikel geschrieben hast? Wehrlos. Ja. Seid ihr auch alle so mächtig wehrlos? Ja, das ist unsere oberste Militärführerin eigentlich, oder? Ich glaube, das läuft in Deutschland nicht so. Okay, na gut. Aber naja, irgendwie so ein paar Kompetenzen wird es schon haben. Hilflos, ist auf jeden Fall gut. Oh, und Greta und Luisa, natürlich, bla bla. Luisa Neubauer. Die wurde überall eingeladen im Fernsehen und durfte ihre Meinung sein. Das ist auch wirklich schade. Ne? Das ist sogar gemein. Die hat sogar Internetanschluss. Das ist gemein. Die hat Internetanschluss und damit ist all der Hass. Aber die Luisa, die macht es auch ganz gut. Die hat ihre E-Mail-Adresse, die sie in ihrem Twitter-Profil hat. Das geht gleich an eine NGO weiter, die das auf Hate überprüft, also filtert das komplett durch. Und dann werden die Leute, die Hate geschrieben haben, direkt angeklagt und mit den Zivilklagen wird eine NGO finanziert, die eben so Hate Speech Kram durchdrückt. Also, kluge Frau. Ja, nochmal eine Stufe höher als die Frau Wiezorek, die sich immer ihre. Wo ist die eigentlich? Ich glaube, die ist ja schon 100 Sendungen nicht mehr vorgekommen. Ich mache mir langsam Sorgen. Ja, Anne, melde dich, der Stapel vermisst dich. Ihr habt bestimmt viele Aufträge in Medienberatung. Habe ich mich letztens auch gefragt. Ich habe da eine Idee. Hat die etwa eventuell ein Kind bekommen? Liebeskummer. Ja, sie hatte ja jemanden, der ihren Twitter-Account pflegt. Also vielleicht so ganz ohne Freunde scheint sie nicht gewesen zu sein. Boston suspect becomes teen heartthrob. Thousands of girls express their love for Bomber in warring online forums. Ja. Wie sagen sie in der Manosphere? Alpha Fucks, Beta Bugs? Ja, das ist ja ein relativ normales Phänomen. Das ist ja bei vielen Verbrechern, die im Knast sind. Die bekommen ja, haben früher auch immer Liebesbriefe anonym oder so bekommen. Das ist jetzt auch nicht anders. Und hier geht es ja um den Joker Tsarnaev, den Boston Marathon Bomber. Und der Artikel ist von 2013. Aber ja, ich fand es einfach im Zusammenhang. Das ist ja bis heute weiterhin so. Ich habe es jetzt an die Stelle, das war zwar von Eva, aber ich habe es jetzt an die Stelle gepackt, so als kleines Kontrastprogramm zum Thema Hass, ne? Hass wegen dem Geschlecht. kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist sicher, das haben sicher Männer geschrieben, um Frauen in ein schlechtes Licht. Die Tage ist ja auf Twitter das Weltkriegs-3-Meme herumgegangen durch Aktivitäten im Iran, und in diesen Tweets kam es auch immer mal wieder dazu, dass eben Frauen meinten so, ja, ich bin dann mal in der Küche und mach Kuchen und so, und wie schnell Frauen sozusagen traditionelle Rollen wieder hoch haben jubeln lassen. Und ich fand den Tweet hier einfach geil. I'm loving all these WWE 3 memes of women embracing being homemakers to avoid being drafted. It just goes to show how deep the superficial self-righteousness of feminism goes. You can't rely on a woman to save you from a fire or take bullets for you on the battleground. You can't. Ich find's einfach klasse. Das ist aber schon Hass. Ja, besser wird's dabei. Also wie ich das verstanden habe, ist es in Deutschland auch so, dass man, dass die Frauen im Ernstfall nicht gezogen werden, dass sie im Ernstfall nicht an die Front dürfen. So. Ach was, echt? Nein. In Amerika ist es so. Aber wir machen Panzer, wo Schwangere dann sitzen können müssen. Also in Amerika ist es so, dass sowohl auf Bundesebene als auch in, glaube ich, 36, 37 Staaten nicht allen das verboten ist, Frauen zum Wehrdienst einzuziehen. Also Wehrdienst ist ja was anderes. Also Wehrdienst machen sie ja. Freiwillig dienen dürfen. Deswegen ist diese Hysterie sowieso dämlich. Aber. Ja, da haben die Feministen auch noch nichts für gekämpft, dass sie dann im Krieg dürfen, auf jeden Fall. Das Einzige, was dabei rumkommt, ist, dass irgendjemand ein Gesetz macht, so, ach ja, Frauen sind davon gar nicht betroffen. Das ist uns gar nicht aufgefallen. Frauen müssen immer am meisten betroffen sein. Jetzt werden die auch eingezogen. Das ist das Einzige, was bei der Diskussion rumkommen kann. Ja, mal gucken. Ja, vielleicht macht es ja die nächste feministische Präsidentin dann. Damit die Kriege beendet werden. Die Frauen einziehen, ja. Ja, nochmal wieder ein ernstes Thema, und zwar hier der Herr Gutjahr, der hat sich jetzt vom Bayerischen Rundfunk verabschiedet und da nochmal ein bisschen seinem Ärger Luft gemacht, und er meinte halt, dass er so viele Drohungen bekommen hätte und seine Rechtsschutzversicherung ihm gekündigt hätte und er erwartet hätte, dass der Bayerische Rundfunk ihm da ein bisschen Unterstützung gibt, die ihm da aber keine Unterstützung gegeben haben. Und das ist das Ding. Außerdem ist er ein sogenannter fester Freier gewesen, fand ich auch sehr lustig. Also freier Mitarbeiter, aber irgendwie fest, frei, keine Ahnung. Naja, die haben ihm wahrscheinlich ein gewisses Maß an Aufträgen garantiert. Ja, bei ihm war ja dieses Ding, dass er ja da in den Fokus geraten ist, weil er irgendwie bei zwei Anschlägen irgendwie zufällig vor Ort war. Ja, der in München und in Nizza. Nizza, ja. Genau, das hat ja halt in den Fokus geraten, und vorhin haben sie dann irgendwie wohl viel Zeug über ihn geredet. Ich habe mich gefragt, was er denn jetzt so rechtsstreitmäßig da hatte, ob er wirklich irgendwie Leute dann nämlich wegen Äußerungen in Kommentaren oder so verklagen wollte. Weiß ich nicht genau, es ging ja, glaube ich, dann schon eher auch so um die ganze Geschichte oder so, die dann mehrfach verbreitet wurde. Ja, das ist halt immer so das Problem, ne? Dadurch, dass die Leute sich natürlich immer so vage halten. Wir hatten hier auch schon mal so ein Republika-Ding, war es, glaube ich, wo er mit beisaß, oder war es dieses eine vom. Also wir hatten irgendwie schon mal so ein Panel, wo er auch mit bei saß, und ich glaube die Reschke, und das war das, wo die Reschke irgendwie gesagt hat, ja, da ist so ein Bäcker in Hamburg, da sitzt einer und der hasst mich oder so. Und das klang halt alles ziemlich, ziemlich uneindeutig, aber halt die Leute klatschen dann halt, wenn die sowas erzählen wie ja, hier und da, weil es sind natürlich Rechte, die ihn da nicht mögen, und das reicht ja dann irgendwie schon aus bei vielen Leuten, um das halt irgendwie als glaubwürdig alles und schlimm zu achten. Aber ja, es kann auch gut schlimm gewesen sein. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass sich das alles nur einbildet oder so, dass alles verkehrt ist oder sowas. Aber ja, es würde auf jeden Fall der ganzen Sache halt gut tun, wenn man sich da ein bisschen klarer ausdrücken würde. Also es ist mir klar, dass die Leute natürlich jetzt nicht irgendwie sagen wollen, wie ihnen genau gedroht wird oder was oder so. Das ist wahrscheinlich auch nicht so schlau. Auch damit da nicht andere Leute irgendwie mit aufspringen auf den Zug oder so. Aber trotzdem, also wenn man schon irgendwie mit rauskommt und das irgendwie meint, dass die Leute da böse zu einem sind, dann sollte man das vielleicht auch mal ein bisschen konkretisieren, damit man auch weiß, worum es da jetzt geht. Ja, deswegen gedroht haben, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht warum, aber diese Geschichte an seiner Stelle würde ich die vielleicht auch aus dem wahrscheinlich, weil wollen, er ja in deren Auge da irgendwie Teil der Verschwörung ist oder so, weil er zweimal da irgendwie vor Ort war oder so. Also, ja, weil Psyops und Fake News-Anschläge und Islamismus gibt es gar nicht, das ist nur der CIA und so. Ja, es gibt verwirrte Leute, da gebe ich euch recht. Ja, dieses hier war auch ziemlich bemerkenswert. Der Gunnar Schupelius von der Berliner Zeitung, den hatten wir ja auch schon ein paar Mal dabei, der schreibt halt für die Berliner Zeitung, wohnt auch in Berlin und schreibt halt ziemlich viel über ja, so die Auswüchse des Berlinerns da mit Linksextremismus und so kritisch. Und ja, jetzt haben sie ihm hier wohl zum zweiten Mal schon sein Auto abgefackelt und es gibt da halt auch Drohungen gegen ihn, seine Familie und so von in die Medien, linksextreme Kreise und so. Und der überall, das ist ja der Chef vom Journalistenverband, den sollten eigentlich jetzt mittlerweile alle, die uns regelmäßig zuschauen, hier schon mal mitbekommen haben, weil über den reden wir ja auch häufiger. Der hat ja halt diese etwas merkwürdige Solidarisierungsbekundigung hier geschrieben mit, ja, das ist ein widerlicher Angriff auf die Pressefreiheit. Nein, das hat nichts mit, das ist mit nichts zu rechtfertigen. Soweit alles richtig. Und dann kommt, inhaltliche Kontroversen dürfen niemals zu Gewalt führen. Also dann frage ich mich halt, was die inhaltliche Kontroverse sein soll, weil der Herr Schupelius, der hat meines Erachtens nach noch nicht mal irgendwie, der schreibt eigentlich, also ich weiß nicht, ob das als Kommentare zu werten ist, was der so schreibt. Wenn das ich mich da richtig erinnere, ja gut, dann ist es vielleicht schon ein bisschen mit Meinungsäußerung oder so, weil ich meine nämlich auch, der hätte auch darüber berichtet, über diese Variante, wo die Amalia-Antonio-Stiftung denen da verbieten wollte, bei diesem einen CDU-Mann in Berlin verbieten wollte, irgendwie den Leuten zu sagen, dass sie diese Kinderbroschüre da, die Kindergartenbroschüre, über die wir ja damals auch gesprochen hatten, dass sie die da nicht für voll nehmen sollen. Ja, ich denke, er hat da so eine Funktion wie der Don Alfonso auch halt. So jemand, der konservativ ist und offen seine Meinung sagt. Und das ist natürlich in Berlin. Ja, aber weiß ich nicht. Also ich habe eigentlich eher das Gefühl, dass es da viel weniger, also es ist eigentlich nicht zu vergleichen ist mit dem Don Alfonso, weil also die Sachen, die wir hier bisher hatten von ihm, waren, wenn ich mich da richtig erinnere, eigentlich eher Zustandsbeschreibungen und nicht irgendwie große pointierte Meinungsartikel oder so. Ja, aber diese, also die enden meistens schon so ein bisschen frotzelnd oder also okay. Der ist schon so, da ist schon Meinung mit drin, aber ich weiß, was du meinst. Er schreibt eher über direkte Themen halt, wie jetzt zum Beispiel wahrscheinlich auch, hat er auch drüber geschrieben, dass sein Auto abgefackelt worden ist. Ein Detail, was man noch erwähnen sollte, ist, dass in diesem Bekennerschreiben auch stand, dass sie wissen, dass er da mit seinen zwei Kindern wohnt, wo das Auto steht. Klar. Steht nur also mal das so als. Aber Linksextremismus ist ein aufgebauschtes Problem. Aber auch hier von diesem Herrn Lee, da die Adresse auszuplaudern oder so, das ist auch nicht so die feine Art, ne? Hier Schulz. Ja, und das ist hier so ein Brief, der auch viel rumging. Den hat die Frau Skudelny bekommen. Das ist eine Bundestagsabgeordnete von der FDP. Das ist jetzt hier Englisch, weil aus irgendeinem Grund das Archiv das übersetzt hat. Also, revolutionäre Aktion. Die Miete. Total ernst zu nehmen, ja. Also auf jeden Fall haben sie noch alle. Ne? Also das hatte ja das Übersetzungsding von Facebook mit einer kreativen Pause. Ja, also das überlege ich in der Zeit. Ja, was wir natürlich nicht übersetzt haben, ist dieses hier. Eine frohe Botschaft zu Beginn des Jahres, Ausrufungszeichen. Die revolutionären Aktionszellen, in Klammern RAZ, vereint mit der Mieze, in Klammern militante Zelle, sind nach einer, das sieht vor allem so ein bisschen so aus wie diese. Zum Pärchen, ne, die beiden. Nach einer kreativen Pause wieder da. Ja, genau, aber kreativ wart ihr bei der Namensgebung. Ja, genau. Also, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass also dieses militante Zelle, so wie das geschrieben ist, mit Groß-Kleinschreibung, das erinnert mich so an diese Memes irgendwie, wo die Leute so besonders dumm klingen wollen. Ja. So sieht das aus. Militante Zelle. Da ihr weiterhin gegen die widrigen Umstände in unserer Gesellschaft, in Klammern Ausbeutung, Komma Faschismus, Komma Gentrifizierung, Komma Ignoranz gegenüber Klimaproblemen. Kann das nicht so schlimm sein, wenn man sich kreative Pausen gönnen kann. Nichts tut, müssen wir wieder aktiv werden. Und auch sollte euch klar sein, dass wir alle nicht mehr übermäßig viel Zeit haben. Ihr seid diejenigen, die keine Lösungsansätze parat haben. Unser verstorbener Genosse Holger Mainz. Sagt mir nichts der Name? Das ist der in Bad Kleinen erschossene RAF-Terrorist, glaube okay. ich. Das glaube ich aber nicht. Weiß ich nicht genau. Hat bereits vor vielen Jahrzehnten vor seinem. Ah, nee, das war einer von den, das war einer von den Original-Raffis, glaube ich sogar. Okay. Da, da, da, da, da. Mir kommt der Name jetzt nicht bekannt vor. Ja. Und Holger Mainz auch Leute. Ja, und, ja. Der ist 74 bei dem Hungerstreik gestorben. Das war ein, okay. Da habe ich gerade den Namen verwechselt. Das war ein Originalrat-Mitglied. Okay. Hat bereits vor vielen Jahrzehnten vor seiner Ermordung erkannt. Doppelpunkt. Entweder du bist Lösung oder Problem. Dazwischen gibt es nichts. Moment mal, aber wenn man sich auf die Raff bezieht, warum benutzt man dann große Kleinschreibung? Das ist schon mal für mich ein absoluter Punkt, wo ich mir denke, das ist nicht echt. Wegen Nazis gegen Satzbau wahrscheinlich. Die Leute sind alle geschichtsvergessen. Was jetzt machen. Und wenn man Ratz und Mieze in der Form googelt, findet man nichts vor diesem Brief. Also, okay. Also die kreative Pause, die hat es nicht gegeben mehr. Okay. Ihr wollt nicht handeln, also tun wir es. Das kleine beigefügte Weihnachtspräsent soll euch als Warnung dienen, dass wir euch und euer schändliches Tun im Blick haben. Wenn ihr weiterhin nichts tut, übernehmen wir keine Verantwortung für das, was geschehen mag. Ja, das Weihnachtspräsent ist das, was man da sieht. Das ist wie so ein Lehrer, der nicht weiß, womit er drohen soll und dann sagt, dann passiert was, ne? Dann machst du das nochmal, dann passiert aber was. Ja, ich bin jetzt auch mal Advocati Diavoli. Ist die damit zur Polizei gegangen oder hat die das gleich so veröffentlicht? Keine Ahnung. Weil, also, ich weiß jetzt nicht. Das passt auch gut in die Zeit. Ich will nicht sagen, dass man sowas unbedingt selber anfertigt, aber ich, keine Ahnung, wenn Progressiven bin ich da auch immer ein bisschen so, ach, weiß nicht. Ja, aber ich wüsste ehrlich gesagt jetzt nicht, also wenn das jetzt ein AfD-Politiker wäre, dann würde ich vielleicht nochmal drüber nachdenken. Aber ich wüsste nicht, warum die Dame von der FDP das unbedingt machen sollte. Weil es ja jetzt bei denen nicht gerade Agenda-Setting-Zeit irgendwie. Stimmt auch wieder. Aber für mich sieht es nicht, also das hat auch nicht den Duktus von einem linken Ding. Das, ja, also hat es auch nicht. Wenn das Anfänger. Ja, also richtige Anfänger, weil ich hätte schon erwartet, dass es so ein klein geschrieben ist, alles. Also. Ja, vielleicht waren das ja, wahrscheinlich waren das irgendwelche Öko-Heinis, die jetzt zum ersten Mal irgendwie gerade ein bisschen Raffkram gelesen haben oder so. Wikipedia-Seite und dann, boah, das machen wir auch, aber für die Umwelt. Oh Gott. Aber die Raff-Heinis, die wurden ja auch in Beirut trainiert. Also, ja. Kommen wir später noch dazu, zum Iran. Morddrohungen gegen EKD-Chef. Die EKD will sich mit einem eigenen Schiff an der Rettung von Menschen im Mittelmeer beteiligen. Nun berichtet der Ratsvorsitzende Bedform Strom von Morddrohungen. Hass ist keine Meinung, sagt er mit Blick auf soziale Netzwerke. Ich finde es klasse, dass er sofort auch Hass ist keine Meinung sagt und nicht, es geht gar nicht oder sowas. Sofort einen ideologischen Talking Point und nicht was Organisches. Find wie so auswendig gelernte Werbesprüche oder so. Ja, also. Gefällt mir voll, wenn ich mit einer ideologischen. Ja, aber ich meine, dass so ein Kirchenfuzzi nur irgendwie in Aphorismen spricht, das ist ja zu erwarten. Also. Ja, auch die Aktion da im Mittelmeer ist vielleicht ein bisschen ideologisch überladen oder so. Ja, jetzt passt das hier. Ja, und scheinbar hat der WDR-Mitarbeiter auch Drohungen erhalten vom Kirchenfuzzi. Ja, wir sind dagegen, ne, dass sie das machen, sozusagen. Dass die EKD oder die evangelische Kirche da Geld investiert, um die Leute aus dem Mittelmeer zu ziehen. Viele sind nicht was dagegen, habe ich gelesen. So, und jetzt kommen wir zu einem Ding, wo wir wahrscheinlich wieder den einen oder anderen Abonnenten verlieren werden. Ist ja nicht bei der AfD rausgeflogen, oder wie war das? Nö. Nee. Bisher nicht, oder? Ist er nicht selber gegangen oder irgend sowas? Oder selber gegangen? Er hat doch die blaue Partei gegründet. Das war alles zu links. Nee, die blaue Partei, die blaue Partei war doch die Dingsbums und ihr Mann. Petri, das. Ja. Stimmt, und er hat aber auch noch mal eine gegründet. Die silberglänzende oder die funkelnde, oder? Nein, die Patrioten. Ah, okay. Aufbruch deutscher Patrioten. Kannst du das weißt, ey. Aufbruch deutscher Patrioten Mitteldeutschland. Oh mein Gott. Okay. Das Brechen der Patrioten. Moment mal, aber am 12. August wurde bekannt, dass Poggenburg die von ihm selbst gegründete Partei verlassen werde, nachdem ein Antrag zur Unterstützung der AfD und zur Auflösung der ADPM auf einem Parteitag am Vortag abgelehnt wurde. Okay. Völlig verrückt. Ja, aber tut mir leid, also Poggenburg geht gar nicht. Poggenburg ist das, wovor der gewarnt wird, wenn die Leute von der AfD sprechen, für meine Verhältnisse. Ja, auf jeden Fall schreibt er hier, wie zu erwarten, wie der linke Ausraster zu Silvester. Erwartet man das zu Silvester? Keine Ahnung. Wie nicht, ne? Würde ich eigentlich nicht erwarten, aber gut. Naja, also in Leipzig schon. Okay. Sonst wäre die Polizei da ja so nicht aufgelaufen. Und es gab ja 2 Tage vor Silvester in Leipzig einen Brandanschlag auf Autos von der Polizei. Und das Bekennerschreiben hat gesagt, da ihr sowieso am 31. bei uns alles mit Polizei zustellen werdet, machen wir heute schon mal Feuerwerk. Also da war ganz klar, dass was passieren wird. Ja, gut, den Autos, das ist ein bisschen obsessiv bei den Linken, ne? Den Autos anzünden. Komisch. Ja, ist ja auch Eigentum und so, ne? Und Kapitalismus und Deutschland. Ja. Und, aber ja. Ja, aber das ist ja hier nach... Eigentum. Die ganze asoziale linke Agrobande gehört verurteilt und in ein Arbeitslager zur Resozialisierung und Wiedergutmachung der jahrelangen Schäden. Na, das hört sich an. If me and my friends come to power, you go to Gulag. Ja, sowas wollen wir ja nicht. Nee, hatten wir schon zu oft. Nein, danke. Geh weg, André. Aber ich weiß nicht, sprechen wir noch über Konnewitz? Überhaupt? Haben wir da was drin? Ich hätte das glaube ich nicht angerechnet. Nee. Ich hatte auch gedacht, es ist sicher schon drin. Ja, ich weiß es jetzt gar nicht, aber naja, zur Not zum Ende. Können wir ja am Ende zum Zweifel nochmal drüber sprechen. Hier in dem Artikel war die schöne Gegenrede, Gegenbeispiele waren weiter unten. Ich habe es vorhin verschusselt, weil mein Gehirn manchmal nicht richtig funktioniert. Kein Problem. Der Umweltsaustreit in Deutschland gleicht einem Fiebertraum. Er macht aber auch sichtbar. Viele scheinen nicht zu wissen, wie mit Bedrohungen im Netz umzugehen ist. Ja, mach doch einfach mal dein Handy aus. Blockieren oder so, ne? Mhm. Ausschalten wir auch eine Variante, klar. Ja, es klingt auch nach dem Kram, den die Witzorek schon vor etlichen Jahren auf der Republika da gesagt hat. Damals 2015 war es, glaube ich, als sie da so oft wieder verwertet, bis es geklaut ist. Da hat sie auch gemeint, ja, don't feed the trolls kann aber nicht unser Mantra sein. Ja, aber die Trolle, die wollen doch nur unter deine Haut. Das ist alles, was die machen wollen. Hauptsache, also, die gewinnen, wenn du auf sie eingehst. Also, wie so ein Troll. Und auch ohne zynisch zu sein zu wollen, wenn die Frau hier schreibt, ich bekam meine ersten Morddrohungen vor etwa 5 Jahren. Ich verurteile das und ich finde es nicht gut, aber es zeigt doch auch, wie glaubhaft diese Sachen sind, oder? Ja. Ich meine, in 5 Jahren noch nichts passiert, meinst du? Margarete schreibt noch. Und also klar, wenn die Privatadresse veröffentlicht wird und man bekommt dann Morddrohungen und so, das ist die Hölle und das wünsche ich niemandem und so, aber. Ja. Die Wahrheit ist halt auch, dass da sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr selten was passiert. Und vor allem ja, und wer sowas wirklich ernst nimmt, der geht damit zur Polizei und nicht in der Öffentlichkeit. Ja, ne? Eben, das wollte ich auch gerade sagen. Weil was hat das mit, mach doch einfach mal dein Handy aus zu tun. Ja. Also, das hat überhaupt nichts damit zu tun. Sie stellt das nur in den Zusammenhang so nach dem Motto, ja, ihr meint, das wäre alles trivial und da könnte man dem einfach entgehen, indem man sein Handy ausmacht. Aber das stimmt ja gar nicht, weil in Wahrheit, das ist ja alles wie, ja, aber das hat doch damit überhaupt nichts zu tun, Margarete. Dann geh halt zur Polizei und die Leute, die dir sagen, mach doch einfach mal dein Handy aus, die reden damit ja davon, wenn du irgendwie zu viele Nachrichten kriegst, weil die Leute irgendwas doof fanden, was du gesagt hast oder so, oder einen Artikel, den du geschrieben hast. Und dass du da dann dich nicht zu sehr stressen sollst und einfach mal das Handy ausmachen sollst, das meinen die damit. Und das sagen die unter Umständen noch die Leute von der Polizei. Ne? Die sagen dir das auch. Dass du dann, dass man das Telefon ausmachen sollst und dass du nicht so viel Zeug, so viel komisches Zeug schreiben sollst. Das haben sie doch der Junior Schramm, glaube ich, gesagt. Auch dann hier und der letzte Satz von dem Absatz. Leute fanden daraufhin, man sollte mich erschießen. Das ist was ganz anderes als eine Morddrohung. Ja. Meiner Meinung nach. Ist es so. Also. Du wirst auf den Mond geschossen, kann man auch sagen. Ist auch keine Morddrohung. Ja, und auch keine Drohung, jemanden auf den Erdtrabanten zu schießen in der Realität. Also. Ja. Kommt ja eh nicht an. Was kostet auch viel zu viel bei Elon Musk? Ja. Du musst lernen, andere Meinungen zu ertragen. Wer sich häufig politisch äußert, ist üblicherweise recht trainiert darin, andere Meinungen zu ertragen. Aber niemand muss lernen, die Meinung zu ertragen, dass sie oder er hingerichtet werden sollte. Es geht bei Drohungen nicht um andere Meinungen, es geht um nichts weniger als die eigene Unversehrtheit. Ich finde das ganz schön. Ja, und sobald alle mit Klarnamen unterwegs sind, kann auch jeder jeden verklagen dann dafür. Ne? Ja, aber gerade sie ist mit Klarnamen unterwegs und das ist so ein bisschen janusköpfig. Auf der einen Seite möchte sie in Ruhe die Leute aufs Übelste provozieren dürfen, auf der anderen Seite möchte sie aber nicht im gleichen Ton das Echo bekommen. Das stimmt natürlich, wie andere Meinungen ertragen. Ertragen ist dann wirklich so vor allem bei ihrer Meinung, heißt es dann ertragen. Andere Meinungen kann man vielleicht auch mal akzeptieren oder sogar gut finden vielleicht, ne? Aber ertragen ist das Reguläre da. Häufig sind nicht besonders bekannte AutorInnen betroffen oder Menschen mit mittelmäßig viel Reichweite, oft marginalisierte Personen, wie von Rassismus, Transfeindlichkeit oder Armut betroffene Menschen, weil die Täter ahnen, dass diese Leute weniger Rückhalt haben als etwa eine Bestseller-Autorin mit Verlag, Redaktion und Anwältin. Sucht ihr euch auch eure Hassopfer danach aus? Wie vielfach sie marginalisiert sind, weil ihr wisst, dass die dann viel schneller zusammenbrechen unter euren. Ach Gott. Ey. Ja, ich mache immer vorher eine Schufa-Abfrage und wie ich es um die Leute bestellt, das, weil sonst ist es nachher zu viel Aufwand und dann, wenn du Schufa-Auskunft hast, dann geht das. Also. Ja, ich glaube immer, was sie damit meint, sind halt diese 30.000 Millionen selbsternannten Aktivisten, die es halt gibt. Dass die Morddrohungen schicken oder dass sie welche kriegen, was meinst du? Naja, dass die halt nicht bekannt sind, dass sie aber auf Twitter irgendwie rumbrüllen, dass es eine rassistische Gesellschaft ist oder irgend so ein Bullshit und dann die Leute sich irgendwie drüber wundern und dass sie dann hier Frau Stokowski sich dann hinstellt und sagt, ja, das ist ja dieser Hass gegen diese Unbekannten und so weiter und so fort und die sucht man sich ja nur raus, weil wegen Rassismus und so. Selbst Menschen, die sich wohlwollend zeigen möchten, greifen oft daneben. Sie sagen dann sowas wie, Morddrohungen sind natürlich übertrieben, auch wenn ich nicht immer alles teile, was diese Person sagt. Sie tun so, als wären sie solidarisch, wollen sich aber gleichzeitig nicht die Hände schmutzig machen. Aber Solidarität bei gleichzeitiger Distanzierung ist wertlos. Solidarität muss bedingungslos sein, immer. Blödsinn. Lass mal das in Zukunft. Ja, einfach nur shut up and take my money. Das muss man dann rufen, immer wenn die sagen, oh, ich werde belästigt, ja, shut up and take my money. Nein, so, sie will, meine Ehre heißt treue Gefolgschaft. Also, ja. So sieht das bei mir aus. Ja. Also, aber Solidarität muss bedingungslos sein, das funktioniert doch auch überhaupt nicht. Warum soll ich jemandem gegenüber solidarisch sein, der sich selbst unsolidarisch verhält? Ja, das ist Quatsch. Das ist bei denen ja auch nicht der Fall. Also wenn die J.K. Rowling da irgendwie sagt, Frauen sind halt Frauen, dann steht sie auch auf der Matte und brüllt. Vollkommen egal, wie viel die vorher ihr da irgendwie... sie da irgendwie versucht hat, glücklich zu machen. Also. Außerdem müsste sie dann langsam mal einen Artikel darüber schreiben, wie schwer die Frau Weidel zu leiden hat unter den ständigen Anfeindungen, weil Solidarität ist bedingungslos, Frau zu Frau und so. Ja. Lesbe zu Lesbe. Aber die ist wahrscheinlich nicht marginalisiert genug. Die ist auch lesbisch, das gibt schon auf jeden Fall ein paar Punkte. Also bedeuten auch Frau zu Mann. Ne? Frau, lesbisch, Ausländerin. Ja, aber nee, die Weidel, weil der ist das anders, die ist halt ein alter weißer Mann quasi. Ja, internalisierte alte Weidel. Ich hätte sie als Macho bezeichnet. Die Weidel finde ich wirklich ein bisschen. Macho, Macho. Naja. Deine Probleme sind doch meine Probleme. Oder jeder kümmert sich erstmal um seine eigenen Sachen und dann ist ihm auch geholfen. Deine Probleme sind auch meine Probleme. Ja, genau. Und das hier sind die Lösungsansätze, die Leute dir geben, Margarete. Und die gefallen dir dann alle nicht. Und du sagst, nein, ich will meine Probleme aber behalten, weil da lebe ich von. Denn da schreibe ich dumme Artikel. Wenn ich die nicht mehr habe, kann ich nicht mehr schreiben. Und deswegen sollte meine Probleme nicht lösen. Aber nicht vergessen, eure Probleme, meine Probleme sind deine Probleme. Das war echt wahr. Deine Probleme sind auch meine Probleme. Aber 1001 Artikel drüber schreiben, wie furchtbar es die Frauen haben und so. Und dass wir jetzt die Männer runterbuttern müssen wegen Gerechtigkeit. Aber deine Probleme sind auch meine Probleme. Der Oscar Wilde-Fan im Chat hat es gut formuliert. Solidarität muss besinnungslos sein. Besinnungslos. Ja, ich habe mich schon gewundert, dass wir überhaupt einen Artikel von Stokowski nochmal haben. Eigentlich ist es doch blödes Zeug, was sie verzapft. Ach, ja, aber es ist immer wieder unterhaltsam. Das ja, davon ja. Reden wir ja. Stimmt. Und der Spiegel. Oje, oh Kimberly. The diehard defenders of R. Kelly present a textbook case of asymmetric solidarity throwing beat and W and G's under the bus with the same tired save our brother defense that gave us Clarence Thomas. Here's the sub defense decoded. Ich R. Kelly, I believe I can lie. Ich warum ist der überhaupt noch aktuell? Hat der doch schon wieder was gemacht oder ist es noch was die alte? Ja, aber ich finde, jetzt macht Kimberly aber einen Fehler, weil Solidarität muss bedingungslos sein. Ja, nee, jetzt ist die asymmetrisch, da muss die nicht mehr bedingungslos sein. keine Ahnung, ey. Ich meine, ich weiß auch nicht, ob man sich jetzt darüber freuen soll, dass sie dann bei so einem Typen, weil ich meine, der R. Kelly ist, glaube ich, echt nicht so ein guter, dass sie sich bei dem dann nicht einfach hinstellen und sagen, aber er ist schwarz und deswegen müssen wir ihn jetzt mögen oder so. Was hat er denn gemacht? Ja, der hat doch irgendwas mit Kindern gemacht. Kiddly Diddler. Ja. Habe ich mal ein Interview darüber gelesen, er hat erzählt, dass er selber missbraucht wurde als Kind und so. Ja, ja, ist so häufig verurteilt worden und da gibt es halt eine Fraktion von Die Hard Fans, die immer noch an seine Unschuld glaubt und Verschwörungstheorien strickt. Weil aber hat er das nicht eingeräumt? Ich glaube, ja. Das weiß, hat er das eingeräumt und das aber auch irgendwie auf seine eigene Kindheit geschoben. Ja, aber dass er das eingeräumt hat, das war nur, weil der Mossad ihm so ein Mittel gespritzt hat und der KGB hatte ihn und da irgendwie. Genau. Und diese Maschine war angeschlossen und alles. Ja. Ja, und was zum Teufel sind B, W und G? Gs sind doch Gangsters, oder? Gs. Thug Life. Ich kenne nur P und G, Procter & Gamble. Oder P und Kloppenburg. Aber Black Wiggers? Keine Ahnung. Black, White und. GBW. Oder soll das Black Woman und Gays sein? Ich weiß es nicht. Das kann sein, ja. Black Woman, ja. Sorry. Ja, genau, Black Woman und Gays. Hm? Aber warum werden schwarze Frauen unter den Bus geworfen? Ach so, weil das die Opfer von ihm waren, oder was? Oh je. Ich verstehe dich nicht, Kimberley. Ich finde Leute, Ideologen oder Leute, die Communities anführen, die mit Abkürzungen ankommen, immer höchst suspekt. Ja, und vor allen Dingen, was halt auch noch bei der Frau, ne? Die Frau ist Professorin für Rechtswissenschaften. Also die verdient ihr Geld eigentlich mit Sprache und allegedly einer genauen Sprache halt, ne? Und Gerechtigkeit über Sprache und so. Und dann B, W und G. S-O-B. Son of a... Ja, kenne ich eigentlich. S-O-B gibt einen schönen Song von den Presidents of the United States of America. Das war die O.J. Simpsons-Verteidigung. Ich finde, Max Muster mit dem Chat fasst es gut zusammen. Mit R. Kelly ist der schwarze Michael Jackson. Ja. Das trifft es ganz gut. Allegedly. Ja, und dieses Ding hier ist aus der Reihe Mixed Signals, ne? Also das war noch von letzter Woche, habe ich kurz nach dem Stream habe ich das gefunden. Da geht es hier noch um die Umweltsau-Oma-Gate-Geschichte. Und da hat ja auch der Überall, den wir vorhin schon mal hatten, im Deutschlandfunk gesagt, Satire geht manchmal dahin, wo es wirklich schmerzt. Damit muss man rechnen, wenn man Satire macht. Und damit muss man rechnen, wenn man Satire konsumiert. Und ja, also meines Erachtens nach ist das zwar jetzt nicht falsch, was er hier gesagt hat, aber Das widerspricht sich ja schon wieder mit dieser Behauptung, dass man ja mit diesem Oma-Ding da niemanden hätte verletzen wollen, ne? Und dass ja alles nur rein zufällig dann irgendwie passiert ist und man damit nicht gerechnet hat. Also da muss man sich jetzt entscheiden. Entweder man wollte niemanden verletzen oder man wollte eine Satire machen, weil da sehen wir ja hier, Satire hat das ja durchaus als Eigenschaft dabei, ne? Also ich kenne das auch so, dass Satire nicht nach unten treten soll, dass das schon ganz richtig ist, diese Haltung, dass das eher mächtige das ist ja auch und die neue Sicht. Ja, aber Satire, ja, aber gut. Satire funktioniert nur am besten halt, wenn sie Macht kritisiert. Also, ja, genau. Also, aber du darfst so nach unten treten mit Satire. Also, warum auch nicht? Also, und auch ich finde nicht, dass das nach oben getreten ist, dieser Kinderchor, weil es gibt genug Leute, die auch Flaschen sammeln, die auch Omas sind. Eben. Die treten ja nach unten, das soll die Satire nicht. Nee, das kann ja auch nach oben. Es gibt auch genug Leute mit einer fetten Pension, die jetzt Rentner sind, aus Zeiten, als es noch besser war. Okay, es geht, also das ist so, wie Satire sein sollte eigentlich dann, dass man in alle Richtungen austeilt. Aber dann, ich fand den Rahmen einfach nicht passend und ich fand auch die Ausdrucksweise nicht passend und die hätte ich auch bei einer Kabarettistin oder einem Kabarettisten nicht wirklich passend gefunden. Aber und auf der anderen Seite wird dann so Leuten wie dem nur versucht, irgendwie am Rad zu drehen, weil er irgendwie gegen jemanden, der weit oben über ihm steht, der Nahrungskette, nämlich die Familie Thunberg, austeilt. Ja, das stimmt. Ich hatte aber heute auch nochmal gelesen, dass das ursprüngliche Lied, dass das auch einen ganz schön herben Text hat sozusagen. Könnte man sich auch darüber beschweren, was denn da die Oma, wie denn da die Oma dargestellt wird oder so. Klar, der WDR hat das extra ausgegraben. Motorrad. Ja, komm, über Strophen. Da säuft mein Opa sein kleines Häuschen. Das ist offensichtlich Humor, würde ich jetzt mal sagen. Das kommt auch aus anderen Zeiten. Das offensichtlich Humor ist ja eine Ansichtssache. Ne? So, ja, aber das kommt aus ganz anderen Zeiten. Und wenn man da objektiv drauf guckt, ist da nichts Böswilliges dran. Ja, das kommt aus Zeiten, frech, wo die Oma höchstens Mitte 50 geworden ist. Achso, hatte ich auch eingereicht, du auch, weiß ich nicht. Ja, ich weiß nicht, ob du auch diese Quelle hier hattest, aber du hattest das auch eingereicht, ja. Und es geht hier halt darum, dass der WDR jetzt eine Kommunikationsagentur beauftragt hat für Krisenkommunikation, nämlich die Media 5 aus München. Und also schon im Herbst haben sie die beauftragt, also vor dieser ganzen Geschichte. Und Krisenkommunikation halt, weil man ja jetzt auch den Rundfunkbeitrag anheben will und deswegen haben sie sich schon gedacht, dass sie dann wahrscheinlich eine Krisenkommunikation brauchen. Ja. Aber sie haben wie immer nicht den Typen aus Dänemark geholt, der den dänischen ÖR praktisch auf den Punkt einmal rumgedreht hat, sodass die Leute jetzt mehr Vertrauen haben als wir. Den Herrn Hagerup haben sie nicht geholt, nee. Das wäre das Einzige, was hilft, diese Einsicht auch bei uns. Die Dänen sind uns da wie 10 Jahre inzwischen oder so voraus, dass sie diesen Schwenk gemacht haben, weg von dem Selbstherrlichen, weg von dem Predigenden. Und wir kriegen es nicht auf die Reihe und müssen jetzt noch irgendwelche McKinseys beim WDR bezahlen. Das ist echt lächerlich, wo Deutschland hinkommt. Ja. Okay. Ja, das fand ich auch ein bisschen erstaunlich, also nach dem Oma-Gate, da haben sie ja behauptet, da wären Rechtsextreme vom WDR gewesen, hätten da demonstriert. Und es waren wirklich nur ein paar Senioren oder so. Jedenfalls habe ich da nichts gesehen von Rechtsextremen. Fand ich ganz schön fies. Also bei der ersten Demo... Bei der ersten Demo haben sie aber wohl Leute identifiziert, also gibt es ja diese Sachen nur pro Köln und so. Ja, waren wohl schon Leute da, die, also das ist halt, wenn die wegbleiben würden, wäre es mir auch lieber, weil dann wären solche Demos halt vielleicht kleiner, aber irgendwie. Ja, überschneiden sich die Dinge, außerdem, wenn man Senioren beleidigt, dann sind die Senioren drin in dem Club, dann sind die immer drin. Ne? Außerdem können sie sich ja nur die Hände reiben, wenn solche Leute auftauchen. Und das sollte eigentlich auch jedem, der uns hier eventuell zuhört und mit sowas sympathisiert, klar sein. Ne? Das genau, so kam mir das ja auch vor, als sie sich dann über die Hände gelegt haben, wenn sie das konstruiert hätten, um sich die Hände zu reiben, ja, genau, um sich zu freuen darüber. Ja, und diese Geschichte hier, also wenn das auch nur halbwegs so abgelaufen ist wie diese Gegendemo zu dieser NPD-Demo, wo ich hier in Hannover war, wo ich ja auch darüber berichtet hatte, dann wird das auch ein Sammelsurium von Linksextremisten da gewesen sein, die da jetzt hier mehrere hundert Menschen gewesen sind, die gegen die Anti-WDR-Demo demonstriert haben. Also wenn das auch so eine Gruppe war, dann ist sie auch nicht viel besser gewesen. Also. Ja, es gab auch, also nicht Ausschreitungen, aber es gab kleinere Rangeleien, hat die Polizei, glaube ich, gesagt. Ich denke nicht, dass die kleineren Rangeleien mit den Leuten von der Demo waren, sondern eher von der Gegendemo. Also vielleicht soll ich das noch mal ein bisschen einschränken. Also ich bin jetzt nicht der Meinung, dass jetzt die Mehrheit der Leute, die jetzt bei diesem Ding da waren, jetzt nicht besser als die NPD sind. Aber einige von denen jedenfalls nicht. Also irgendwie mit der Kommunismusfahne da irgendwie rumrennen oder so. Das führt uns auch nicht unbedingt wohin. Und ja, diese ganze linksextreme Folklore, die da irgendwie betreiben, ist halt auch nicht gut und will ich auch nicht haben in der Gesellschaft. Und wenn man sich davon, wenn sich diese Leute davon was versprechen, dass es einen öffentlichen Rundfunk gibt, dann muss man den sofort abschaffen. Also tut mir furchtbar leid, dann habt ihr da auch die falschen Freunde. Ja, es gibt jetzt Diskussionen im Chat, ob da Rechte waren oder nicht. Es gab ja zwei Demos. Da muss man auch mal schauen und gucken. Ja, wie links die Gegendemo war, das ist ja eigentlich so richtig klar, aber wenn da links Antifanten bei waren, ja, das ist natürlich auch nicht, dass sie sich von dem Öffentlich-Rechtlichen vertreten fühlen, das finde ich auch schon ein bisschen erstaunlich, ja. Ja, auf der anderen Seite lehnen sie dann wie in Konnewitz aber die Exekutive ab. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk gut, ja. Polizei schlecht, oder was? Ja, na klar, ich meine, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der verbreitet ja ihre Talking Points. Da hast du natürlich auch wieder recht. Und die Polizei, die verhindert ja nur, dass man irgendwelche Aufmärsche verhindern kann oder dass man irgendwelche Leute verprügelt, die ja eindeutig Nazis sind oder an der Gentrifizierung beteiligt oder so. Irgend so ein Kram, ja. Bei diesem hier weiß ich nicht mehr, war es von Ebel oder war es von Mammon? Das war von mir. Ah, ja. Scheinbar hat die FDP den Olaf Opitz aus dem Presseverteiler gestrichen und das ist ein großes No-No und der hat die FDP kritisiert. Ich konnte mir aber seinen Artikel selber auch nicht durchlesen und scheinbar war man da angepisst und kleiner Eklatat bei der FDP. Also, aber ich bin leider nicht mehr dazu gekommen, mir den Artikel vom Opitz durchzulesen. Aber scheinbar soll der ein liberales Sturmgeschütz sein. Klingt ein bisschen nach Mimimi, ne? Ja, ja. Ja, ich bin ja auch immer noch auf der Facebook-Seite von der FDP geblockt. Und wahrscheinlich, ist sehr gut. Und wahrscheinlich hat das Ganze damit angefangen, dass ich ja damals kritisiert habe, dass man ausgerechnet nach Mitarbeitern sucht mit einer bezahlten nativen Advertisement in Edition F. Und da stehe ich auch voll dazu, das halte ich für ein absolutes Unding, für eine Sauerei, für eine richtig beschissene Idee. Und ja, sollte man nie wieder machen. Wer hat das gemacht? Die FDP-Bundestagsfraktion. Wow. Okay. Polizei liest also Cicero, sehr neutral, und jetzt fahren sie weg, nachdem das hinterfragt wird. Deutschland 2020. Furchtbares Verbrechen. Ja. Fun Fact übrigens zum Cicero. Letztens war mal wieder Thema im Bundestag. Die AfD hat mal wieder einen Antrag eingebracht, um die Medienverstrickungen von der SPD irgendwie anzugehen. Das haben sie wohl schon ein paar Mal gemacht. Und ja, und eine von den Argumenten, die dann da gebracht worden sind von den anderen Fraktionen, war, dass es ja auch noch andere Parteien gibt, die Medienanteile haben. Und dabei habe ich zum Beispiel auch gelernt, dass der Cicero, die FDP hat Anteile vom Cicero. Also wisst ihr Bescheid. Ja, aber ich denke mal, das Einzige, was man da machen kann, ist entglasen und dann das auf 451 Grad Fahrenheit erhitzen. Und vielleicht noch ein paar Steine nach dem Polizisten werden. Ja, und dieser Hashtag, das sehe ich jetzt hier gerade erst, das ist, glaube ich, auch der von dieser Anti-WDR-Demo, oder? Oder von der Anti-WDR-Demo. Ja. Yep. Feminismus hilft gegen den Klimawandel, sagt der Deutschlandfunk. Und da hatten wir mal wieder eine Neutralität und so. Ne? Deutschlandfunk war ja gerade in der letzten Zeit eigentlich nur noch dazu da, um irgendwelchen progressiven Bullshit zu verbreiten, indem man halt irgendwelche Leute interviewt, die einem dann die Punkte halt geben, die man gerne haben möchte. Und ja, das ist Hier nur so ein anderes, das ist genauso bescheuert, wie die Überschrift schon vermuten lässt. Und es ist halt eine gefährliche Entwicklung, dass irgendwelche Leute halt Feminismus nicht gut finden. Und sein Buch, warum Feminismus für gut für Männer ist, ist jetzt erschienen. Und warum das gut ist, ist natürlich, weil ja diese patriarchale Vorstellung sind halt die Ursache allen Übels. Ja. Armut, Gewalt, Kriege. Ja. X-tausend Jahre Unterdrückung. Männer verletzen mit ihrem Verhalten nicht nur. Oh Gott. Gegenwärtig sieht Van Tricht zwei konkurrierende Bewegungen. Auf der einen Seite Männer, die von der Frauenbewegung, der Schwulen und der LGBT-Bewegung gelernt haben. Und auf die andere Seite Männer, die den Backlash vorantreiben, indem sie Gender-Themen tabuisieren und den Feminismus zum Feind erklären. Mhm. Ja. Letztere sah eine gefährliche Entwicklung. Ja, ist Männer sind der Feind, sagt der Typ, und ja. Erklärt bitte nicht Feminismus zum Feind, weil sonst seid ihr der Feind. Das ist eine gefährliche Entwicklung. Ich glaube, wir waren doch schon vorher der Feind. Ja, auf jeden Fall, Männer verletzen mit ihrem Verhalten nicht nur Frauen und sich selbst, sondern die ganze Welt. Das ist ja schrecklich. Ich bin froh, dass der Herr Van Tricht sich da geäußert hat. Ich auch. Ja, Richter bist der Beste. Zwischen Frauen und Männern bleibt ja auch nicht mehr viel. Also, sie verletzen sich selber, also Männer, und dann verletzen sie noch Frauen. Und dann noch Insekten oder was. Ich denke, die sollen wir jetzt essen. Ich verstehe es nicht mehr. Was ist das für ein Titel, ey? Oh was Gott. Es über sie aussagt, wenn sie glauben, ihr Geschlecht sei eine Sache der Biologie. Jan Fleischauer, das Ende der Biologie. Das von Fleischauer? Okay. Ja. Ja, eben das relativiert das Ganze ja sofort. Ja, allerdings. Ja, in dem Artikel ist auch nicht allzu viel mehr dran, wie an dem Titel. Es geht nochmal um J.K. Rowling und 60 Geschlechter und ja. Ja, genau, das ist halt so ein typischer Fleischhauer, ne? Also er hat es halt verstanden, das Thema, aber halt nur halb. So. Weil wenn er richtig sich damit beschäftigen würde mit Gender Studies Kram und so, dann würde ihm zum Beispiel auch noch auffallen, dass es auch noch eine ganze Rassenlehre noch dran kleben hat, was ich persönlich auch noch viel widerwärtiger finde. Als er kann aber für niemanden mehr schreiben wahrscheinlich, ne? Doch, ich denke mal schon. Also ich meine, so zum Beispiel die Judith Basat, die hat das ja gemerkt. Die hat ja auch ihre Arbeit darüber, hier ihre, wie heißt das, Dissertation, war es glaube ich nicht, Masterarbeit oder so, darüber geschrieben, dass dieser Querfeminismus die Leute rassistisch macht. Also das haben schon Leute kapiert, die auch immer noch was schreiben. Ja, fand ich interessant auf jeden Fall, dass du da auch noch eins für die Geschichte hatte. Weil er ist halt so ein richtiger Konservativer, ne? Also er kriegt halt immer nur so ein bisschen was mit. Und dann regt er sich mal wieder ein bisschen auf und im Endeffekt bringt es alles nichts, aber gut. Da steht der Tropfen hüllt den Stein, musst du so sehen. Bringt nichts, das ist immer so eine Sache mit den Artikeln. Ja, das stimmt auch. Ja, der Fischer hat sich geäußert zum Thema Kinderpornografie, beziehungsweise die Regelung, die Bundesregierung anstrebt, dass die Polizei entsprechendes Material in Umlauf bringen darf. Und zwar ist der Hintergrund da, dass eben, wenn man nämlich einen Täter erwischen will, dass sie, bevor sie Kontakt überhaupt aufnehmen, die vielleicht nach Material fragen, so ungefähr. Und dann muss man eben Material haben. Wenn nicht, dann kann man nicht mehr weiter ermitteln. Und dann haben sie sich überlegt, ja, wir können ja mit dem Computer entsprechendes Material generieren, dann macht sich keiner schuldig sozusagen. Und der Fischer argumentiert jetzt, dass, wenn sich die Polizei damit nicht schuldig macht, sich auch eigentlich sonst niemand anders damit schuldig machen kann oder so. Und das ist eben vielleicht auch nicht die richtige Variante ist. Und ich glaube, ganz am Anfang hatte er so einen Vergleich auch mit den Bildern, mit der Darstellung von Kindern überhaupt, was da jetzt verboten ist. Also irgendwelche, das ist echt ein Bild von dir und deinem Bruder, eine Badewanne von früher. Da könntest du auf jeden Fall schon Probleme für bekommen. Ja, andere Darstellungen, was weiß ich, von Nacktheit auf Zeitungen oder so, sind da eben anders, wenn anders bewertet oder so. Aber das war jetzt nicht das Beispiel, weiß ich nicht mehr genau. Aber der Artikel ist auf jeden Fall lesenswert und ja, auch der, dass man sich da mal vielleicht Gedanken darüber macht, ob das wirklich so schlimm ist, dass man ja computergenerierte Bilder sozusagen verteilt oder weiterverteilt oder ob die Polizei diese Erlaubnis auch haben muss. Ich weiß nicht unbedingt. Wenn die keiner hat, warum soll die Polizei die haben? Ne? Und außerdem sein, dass so computergenerierte Bilder sind, dann sind die mit Sicherheit auch ruckzuck bekannt. Ne? Kennt die jeder aus der Szene so ungefähr. Also es wird auch gar kein richtiger Lösungsansatz. Naja, es gibt ja schon diese Algorithmen, wo man aus irgendwelchen anderen Fotos dann halt neue machen kann oder so. Beliebig viele eigentlich. Also, okay. Ja, wie weit das erkennbar ist oder nicht, weiß ich nicht. Problem dann sein wird. Vielleicht an der Bildstruktur oder den EXIF-Daten oder irgend sowas. Ich weiß nicht, ob die sich das dann so genau angucken werden. Also. Ja, ich glaube schon, dass sie ganz schön misstrauisch sind, wenn es ernst wird, ne? Daher, ja, aber ja, keine Ahnung, ich weiß halt auch nicht genug über diese Strafprozessordnung, um halt zu sagen, inwieweit das dann halt, also inwieweit die dann hinterher auch sagen können, irgendwie so, naja, das war ja gar nicht echt oder so, also bin ich dann auch nicht schuld oder so. Kein Plan, ne? Das kann halt natürlich auch alles sein, weiß ich jetzt nicht, wie fest das dann irgendwie wäre, aber ja, Fischer wird das ja sicherlich wissen, also. Ja, lest euch das mal durch, das ist auf jeden Fall interessant und lehrreich. Ich glaube, es geht dann eher in die Richtung, also wenn die Generierten von der Polizei geschickt werden und dann bekommen die echte, in Anführungszeichen, zurück, dann ist das ja strafbar. Das ist ja das, wie die argumentieren, wie die vorgehen wollen. Allerdings, ja, die haben die verschickt und haben Problem, sie dann, ne? Das Problem ist, wenn diese computergenerierten Dinge im Umlauf sind, dann wäre eine mögliche Strafverteidigung zu sagen, so ja, wie sollte denn mein Mandant wissen, wie sollte er die echten von den computergenerierten unterscheiden können? Auch da könnte sich ein Loch auftun. Also ja, das wäre zu viel verlangt und da würde wieder eine neue Grauzone entstehen. Ich glaube, das wäre eher problematisch. Ich weiß nicht, was in dem Artikel sonst noch steht. Ja, das wäre dann im Rechtsalltag wahrscheinlich problematisch bei der Überlegung dazu, hat das jetzt irgendwie erstmal keine Rolle gespielt, glaube ich. Und deswegen ist es, ja, man wird aufpassen, aber gut, die Bundesregierung beschließt einen nach dem anderen, kriegst du eh nur die Hälfte mit, ne? Da sind dann solche Sachen auch dabei. Okay. Ja, hier ist jemand, der kandidiert jetzt für den Kongress oder Senat, irgendwas von beiden, auf jeden Fall in Amerika, und war wohl mal irgendwie bei Google zuständig für die internationalen Beziehungen. Und hat jetzt hier einen Artikel darüber geschrieben, warum er Google verlassen hat, und sagt halt eben in diesem Artikel, dass er das getan hat, vor allen Dingen wegen China, weil in der Zeit, wo er halt bei Google gewesen ist, da gab es halt noch dieses Don't Be Evil Mantra, und da hatte man halt dann gesagt so, wir probieren das jetzt mal mit China, und als sie dann irgendwie gesagt gekriegt haben, so ja, hier entweder ihr gebt uns irgendwie den und den Backdoor und den und den Zugang oder ihr dürft nicht mehr, da haben die dann gesagt, ja, dann tschüss. Und das soll sich jetzt wohl geändert haben, weil Investoren Begehrlichkeiten irgendwie, die Leute, die da Knete reingesteckt haben, sagen halt so, ja, wir wollen Wachstum, und man probiert das dann halt in China irgendwie wieder zu holen, und im zweiten Anlauf ist einem das dann egal, irgendwie, was sie dann da fordern. Da will man dann einfach um jeden Preis da rein. Also das sagt der Herr hier jedenfalls in diesem Artikel. Die Gründer sollen da auch irgendwie einen Sack gehauen haben, habe ich gehört, dass die sich hätten auszahlen lassen oder sowas. Was ist das einer von euch? Weil es nur vom Kollegen, der es mir so zwischen Tür und Angel erzählt hat. Nur die haben sich jetzt nur aus dem aktiven operativen Geschäft zurückgezogen. Okay, ja. Aber inwieweit die im Hintergrund immerhin, noch aktiv sind, keine Ahnung, dass die überhaupt noch aktiv tätig waren, hat mich eher überrascht, muss ich sagen. Okay. Weiß nicht, ist das so ein Baby oder nicht, so eine Firma, die man aufbaut? Mhm. Ach ja, hier kommen wir zum kalifornischen Datenschutzrecht. Und zwar, die Kalifornier, die wollen jetzt mit progressivem Beispiel vorangehen und wollen jetzt endlich mal so etwas wie Datenschutzrechte wirklich verbindlich durchsetzen. Als Beispiel dafür haben die sich die Europäische Datenschutzverordnung genommen. Dementsprechend wird das auch ein bürokratisches Ungetüm sein. Und das Problem an der Sache ist, dass es nur für Kalifornien gilt, aber sehr viele Firmen in Kalifornien entweder ihren Sitz haben oder, so wie es gerade bei China auch besprochen wurde, viele Firmen halt in Kalifornien ihren Geschäftsbetrieb weiter durchführen wollen, und deswegen müssen die sich an diese Regeln halten. So, und ja, einfach nur ähnlich wie das Netzdurchsetzungsgesetz, die deutschen Datenschutzgesetze und das europäische Datenschutzgesetz wird schlecht kopiert und wird zu sehr viel Verwirrung führen in Amerika. Ja, weil die sind das einfach nicht gewohnt. Und das ist einfach ein Hemmnis für Kalifornien. Was für die auch zur Verwirrung? Ja, eine weitere Sache mit Kalifornien ist, die suchen sich halt jetzt wirklich für alle möglichen Regelungen ihren eigenen Extraweg raus. Sei es bei den Arbeitsschutzmaßnahmen, was mehr oder weniger selbstständige Tätigkeit nur noch sehr eingeschränkt möglich macht. Man muss halt entweder eine Firma gründen und sowas wie Journalismus oder sowas, wo sehr viele Selbstständige unterwegs sind, dem ist das nicht sehr förderlich. Da hatten wir ja schon drüber berichtet. Aber auch bei ganz vielen anderen Sachen macht Kalifornien einfach so einen Blödsinn. Dabei hat Kalifornien hat einen Anspruch an einen gewissen Luxus. Ja, die wollen besonders auf hohem Niveau agieren weiterhin, ja, als ob sie so reich wären, was sie halt mittlerweile einfach nicht mehr sind durch so viele fehlgeleitete Programme. Das Problem mit den Obdachlosen wollen sie ja jetzt beispielsweise dadurch lösen, dass sie jetzt einen 40 Milliarden Plan auflegen, um diese ganze Problematik irgendwie Herr zu werden, anstatt die ganzen Gesetze, die dazu geführt haben, dass quasi alle Obdachlosen aus ganz Amerika nach Kalifornien gepilgert sind, einfach mal zu ändern. Ja, sowas wie halt die Regel, dass Straftaten, die einen Gegenwert von 1.000 US-Dollar nicht übersteigen, gar nicht mehr geahndet werden, beispielsweise in gewissen Städten. Das wird von solchen Obdachlosen halt ausgenutzt, wenn die halt negative Motive haben. Das ist ja offensichtlich. Anstatt sowas zu ändern, ja, lieber irgendwelche riesigen Gebäudekomplexe bauen, wo die Leute da nicht hingehen, weil, ja, aus 1.000 Gründen, weil sie sich da nicht sicher fühlen, weil sie denken, sie würden da überfallen werden von anderen Obdachlosen oder weil sie Drogen nehmen und nicht aufhören wollen, Drogen zu nehmen oder aus einem von den 1.000 anderen Gründen, warum sie überhaupt obdachlos sind, halt solche Sachen nicht annehmen. Kennt man ja. Ja, hier ist eine Leseempfehlung. Das ist Behind the One-Way Mirror, a deep dive into the technology of corporate surveillance von der Electronic Frontier Foundation. Das ist ein Kompendium von verschiedenen, ja, nicht nur Technologien, sondern auch Business Cases, die in Unternehmen quasi implementiert wurden, nach kapitalistischen Maßstäben, halt, wie es auch hier so genannt wird. Ich habe es mir noch nicht komplett durchgelesen, aber es ist auf jeden Fall interessant, sich das mal anzuschauen. Es geht halt um Überwachung der Kunden, Überwachung der Mitarbeiter und Überwachung von Unternehmen, die Geschäftspartner sind, Zulieferer beispielsweise oder Vertriebsunternehmen, die werden halt auch überwacht in ihrer Tätigkeit von Unternehmen. Und nicht die Regierung überwacht den Bürger, sondern hier einfach mal der andere Engel, vor allem das mit den Business-to-Business-Surveillance. Ja, ich meine, könnten das auf eine Art und Weise zu gestalten, die halt nicht als Industriespionage gilt, ist faszinierend. Fand ich interessant. Ja. Da werde ich mich mehr zu anlesen. Auf jeden Fall. Leider nur zum Teil hier drin ein bisschen. Aber vielleicht kommt ja noch mehr. Die Präsentation. Nun kennen wir also erstmals die Inhalte des schwarz-grünen Koalitionsvertrags aus Österreich. Genau, das ist hier die Internetseite von der Piratenpartei in Österreich und die beschweren sich hier unter anderem darüber, dass man gerne verschlüsselte Nachrichten im Internet wieder angehen möchte, obwohl das halt schon mal auch in Österreich wohl gescheitert ist vom Gericht. Und das haben sie sich da jetzt in ihren Koalitionsvertrag reingeschrieben, obwohl sie nicht den lesernen Bürger haben wollen. Ja, außerdem beschwert man sich noch über Asylpolitik, dass sich da, wo die Grünen in Österreich so ein Hintertür aufgehalten haben, wie sie dann quasi ihr Gesicht wahren können, wenn da irgendwelche Sachen, die jetzt nicht auf wir reißen alle Grenzen auf, ausgerichtet sind, dann da beschlossen werden sollen von der Regierung, dass sie sich dann quasi da sozusagen enthalten können. Das ist auch eine lustige Geschichte auf jeden Fall. Anspruch und Wirklichkeit halt, ne? Das ist echt erbärmlich. Das ist echt erbärmlich. Stell dir das mal auf unserem, in unserem, stell dir mal vor, die CDU wird von den Grünen toleriert, dass sie mit der AfD zusammenstimmt. Ist unglaublich. Ja, aber ich meine, wenn wir Jamaika haben, dann werden die Grünen sich wahrscheinlich sowas auch offen halten wollen. Damit sie sowas wie ein Hambacher Forst oder so nicht wieder erleben, dass sie sich da irgendwie so einen Kuhhandel machen müssen und das dann hinterher von ihren Hardlinern müssen alle Zeit noch das Brot geschmiert bekommen. Weil, ja, ist ja so, ne, die schönen schöne Ideen, die man da hat. Und dann muss man nachher Kompromisse schließen. So richtige Überzeugte und die Guten, die können das halt nicht so gut. Ja, da habe ich die Meinung, dass die Leute nicht nur Steuern zahlen, die online. Oder dass die Online-Händler zu viele Vorteile hätten im Gegensatz zu dem stationären Handel. Und meint, da müsste man 25% extra Steuer bezahlen, damit das gerecht wäre oder so. Finde ich eine total bescheuerte Idee. Wie das so einige komische Ideen hat in letzter Zeit. Gut. Also, ich habe starke Vorurteile gegenüber Precht, möchte ich nur zum Ausdruck bringen. Menschen, die Precht lesen und gut finden, sind mir suspekt. Das sind Feinde im Inneren, ich sag's euch. Zu dem Thema hat ein anderer Philosoph, den ich ab und zu mir gern angucke, nämlich Thomas Panke, auch bekannt als der Held der Steine, was Wichtiges gesagt. Er hat nämlich gesagt, dieser ganze Blödsinn, dass der Einzelhandel kaputt geht und so, das funktioniert so nicht. Die Leute müssen die kleinen Sachen, ja, die kleinen Sachen, die sie kaufen, die sollen sie vor Ort kaufen. Und die großen Sachen, wo es die großen Rabatte drauf gibt und wo man im Internet halt was billiger kriegen kann, das lohnt sich ja gar nicht bei einem kleinen Händler zu kaufen, weil der kleine Händler nichts dran verdient. Das kaufst du dann entweder im Kaufhaus oder halt online. Und den Kaufhäusern ist eh nicht zu helfen. Die großen Ketten will auch keiner haben. Also kauf das, was du finanziell irgendwie verantworten kannst für dich. Kauf das vor Ort, kauf das bei kleinen Läden, kauf das bei Menschen, die ihre Passion zu einem Geschäft gemacht haben und kauf es halt nicht bei den großen Ketten. Aber da, wo halt Rabatte drin sind, das ist halt einfach so. Das ist alles egal für den Precht, da wird einfach, ne, alles woanders gezogen. Alles das Gleiche, wird nicht differenziert. Aber es ist ein Interview halt. Könnt ihr auch lesen, wenn ihr Spaß habt. Ich stehe auch nicht auf dem Bericht. Ja, und dann haben wir hier mal wieder eine Übernahme vom Spiegel. Das hatten wir ja öfter schon mal, gerade beim Thema Spiele von der WASD. Das ist diese Hipster-Zeitung für Computerspieler. Hier geht es darum, dass Spielen total unsozial ist, weil das so viel Geld kostet. Lol. Also so eine PlayStation kostet schon 250 € und dann kosten die Spieler Geld und dann gibt es ja auch diese tollen 4K-Fernseher und so weiter und so fort. Spieler kosten Geld? Im Spiel jetzt oder was? Nee, aber die Spiele kosten ja Geld. Also 59 € ist momentan der Neupreis oder noch höher bei den Konsolen. Und außerdem ist das alles viel zu teuer, wie gesagt. Ja, klar, und dann wird Hungerhilfe spenden, ne? Das ist klar. Nee, das Ding ist halt, jedes Hobby ist teuer. Kauf doch mal ein Fahrrad. Oder, ja, oder also es ist jetzt, klar, das kann ich auch gebraucht kriegen, das kann ich aber auch bei den Konsolen machen. Ja, dann gehe ich irgendwie mal im Internet auf die Suche nach einer gebrauchten von der letzten Generation und spiele halt damit. Ja, noch nicht mal das. Also ich habe hier eine PlayStation, die habe ich auch gebraucht gekauft. War auch direkt oder günstiger. So. Also. Ja. Dann wird hier drüber gesprochen, dass Videospiele ganz wichtig sind inzwischen kulturell und gerade auch für die jungen Leute sind die total wichtig und die alten Leute verstehen das nicht und so weiter und so fort. Dann werden einzelne Leute interviewt, die dann sagen, ja, ich habe noch ein i3 und viele Spiele von 2016 laufen darauf nicht mehr und bla bla bla, das, was auch Quatsch ist, gerade beim PC kann man Sachen schön runterscalen und dann laufen die auch noch. Und ich habe auch ein i5 von vor 2016 und damit laufen alle Spiele, wenn man die passende Grafikkarte natürlich dazu hat. Aber es gibt auch genug Spiele, die man spielen kann, die halt die hohen Anforderungen nicht haben. Man kann Retro-Sachen zocken, es gibt Free-to-Play, was weiß ich, Steam-Sale. Aber was mich halt besonders gefreut hat, ist der Abschluss des Artikels, den möchte ich kurz hier vorlesen. Was könnte also helfen? Sollte man den Hartz-IV-Satz erhöhen, in dem für Freizeitunterhaltung und Kultur momentan nur 41,43 € pro Monat vorgesehen sind? Sollten Spiele günstiger werden, obwohl die Produktionskosten großer Titel stetig steigen? Beides scheint derzeit eher unwahrscheinlich. Vielleicht wäre ein anderer Umgang mit Videospielen nötig. Wieso keine staatlichen Videospielotheken bauen, in denen sowohl moderne Spiele als auch Hardware verliehen werden? Wieso keine Spielzimmer in Schulen einrichten, in denen Wissensvermittlung über Games praktiziert wird? Wieso nicht Gameswissenschaft, die neben Literaturwissenschaft an der Uni angeboten wird, mit dem gleichen Stellenwert? Dafür bräuchte es freilich auch ein Entgegenkommen der Branche, die viele Spiele nur noch digital vertreibt, sie an personalisierte Accounts bindet. Doch auch da gäbe es sicherlich Wege. Da haben wir auch den Sinn und Zweck des Artikels, weil nämlich diese WASD-Leute ganz häufig diesen Krempel studiert haben. Ja, das war eine Bibliothek. Wir haben überhaupt gar keinen Plan. Ich meine, das, was er gerade beschrieben hat, sind zum Beispiel Bibliotheken. Ja, du kannst du das ein Spiel ausleihen. Also... Und auch Hardware verleihen, das vielleicht nicht alle, aber habe ich schon gesehen. Und ja, was möchte der jetzt? Ich dachte, staatliche Videospielotheken will der. So eine Werbung oder irgendwas. Ja, staatliche Videospielotheken. Vor allen Dingen, dass die dann was lernen. Wenn man ein Abo hat, ein Online-Abo, ja, dann kriegt man ja bei den meisten Konsolen kriegt man kostenlose Spiele. Bei Steam gibt es ja vielleicht auch sowas Ähnliches. Ja. Du brauchst ja nur jede, also wie Google Stadia, wo du eine monatliche Sache und dann hast du Zugriff auf 500 Spiele. Nein, Moment mal, Preis, da muss ich dich korrigieren. Bei Google Stadia zahlst du für jedes einzelne Spiel. Okay, dann ist das schlechter als die bestehenden Angebote von den anderen schon. Naja, du brauchst keinen Rechner. Ja, aber musst halt viel Geld für das Founders Pack zahlen und dann jedes einzelne Spiel kaufen. Ohne Steam Sale. Ja, nee, für den Arsch. Also, aber die Einstiegshürde ist so niedrig, sag ich mal. Also ein gutes Fahrrad zu kaufen, neu, ist teurer als eine PS4 zu kaufen und ein paar Monate Online-Mitgliedschaft. Also. Ja, und vor allen Dingen, das Fahrrad hat auch Verschleiß und so. Die PSD kann eine Weile halten. Also wenn du nicht gerade wie eine Bekannte von mir, die ein Kind hat, wo das Kind immer die Steckerleiste immer ein- und ausschaltet, wo die Playstation dran hing und damit jetzt die Festplatte im Eimer ist. Aber meinst du, da steht ein Zusammenhang, ja? Ja, da steht definitiv ein Zusammenhang, ja. Was er hier auch völlig außer Acht lässt, ist dieses Steam Family and Friends Ding. Dass man bei Steam kann man ja Leute sozusagen aufnehmen. Jetzt, wenn deine Kumpels, sagen wir mal, kein Geld haben und sagen, ich würde aber gern zocken und haben einen PC zu Hause, kannst du die aufnehmen. Und wenn du halt ein Spiel nicht zockst, können sie es zocken, wenn du ihnen die Zugriffsrechte gibst. Ja, aber ich sehe das gerade kommen, dass er irgendwelche Freunde von ihm, die arbeitslos geworden sind, dann da reinlässt. Und die dann nur so Spiele haben, die halt, wie er schon meinte, irgendwie erzieherischen Wert haben oder so. Ja, sag mal, hast du noch was anderes als dieses Gone Home? Post-Simulator. Ja, genau, und vor allen Dingen auch in der Schule und so. Ja, ich muss mir das gerade so vorstellen, was für ein politisch korrekter Bullshit das dann da alles sein wird, den sie da haben. Obwohl, ich hab letztens einen Bericht bei einem Kumpel im Fernsehen gesehen, da ging es um Geschichtsunterricht und da haben sie Assassin's Creed Odyssey gehabt und haben sich Athen angeguckt. Da hat mein Herz dann doch ein bisschen geklopft und es war so ein warmes Gefühl in mir. Die AKK hat doch auch gesagt, die Schüler sollen demnächst mit VR-Brillen in der Klasse zur Klasse. Brauchst du doch gar nicht. Aber wenn du eh schon einen Projektor hast oder einen Monitor und kannst halt dadurch Athen laufen und kannst die Gebäude zeigen, wie sie damals waren und musst nicht irgendwie dröge im Schuh, das finde ich eine tolle Sache. Finde ich. Genau da ist es richtig. Also der Kreinbrink, der hat auch bei der Taz einen Artikel rausgehauen. Journalismus versus Aktivismus. Der Objektivitätsschwindel. Journalistinnen als Aktivistinnen zu diskreditieren hat Konjunktur. Aber was ist damit gemeint? WASD-Leute sind damit gemeint. Leute, die meinen, wir brauchen alles vom Staat. Die sind damit gemeint. Für die Erziehung. Hier geht es um einen Fall in England, dass jemand, der bei einer Umweltschutzorganisation oder einer Tierschutzorganisation gearbeitet hat, weil er Bedenken geäußert hat, dass der Rentenfonds dieser Organisation auch in Unternehmen investiert, die Tierversuche nutzen, und daraufhin sei er entlassen worden. Und jetzt ist nicht über die Kündigung geurteilt worden, sondern erstmal ist Veganismus in England jetzt eine gerichtlich bestätigt eine geschützte Weltanschauung. Also so ähnlich wie eine Religion. Hm? Ich habe das gelesen, er hat aber auch einige Sätze begründet, irgendwie damit, ja, dass er keine Leder trägt, auch keine Schuhe aus Leder und so weiter, ne? Und dann, ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er nur wegen dieser Geschichte, also das muss ich ganz ehrlich sagen, da warten wir mal ab auf den Rechtsstreit um die Kündigung, aber Bedenken äußern hört sich für mich jetzt nicht nach einem Kündigungsgrund an. Sein Arbeitgeber wirft ihm grobes Fehlverhalten vor. Vielleicht hat er sich öffentlich hingestellt auf irgendeiner Veranstaltung, hat gesagt, ja, ihr wollt hier Tierschützer sein und ihr habt aber diese Firma, die vielleicht Tierversuche macht auf eurem Rentenfonds, dann würde ich das verstehen. Weil wenn er damit, statt zum Arbeitgeber zu gehen und zu sagen, hier, hört mal, wir müssen da mal gucken, es könnte sein, wenn er das dann so macht, dass es schädlich für den Arbeitgeber ist, könnte das grobes Fehlverhalten sein, klar. Ja. Und ansonsten esst, was ihr wollt. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, das hat das Arbeitsgericht entschieden. Ist das auch Diskriminierungsverbot. Vegan? Ist das Gericht auch vegan? Philosophischer Glaube. Veganismus ist ein philosophischer Glaube. Jo. Berlin, verschlampt und mörderisch. Ach, was ganz Neues. Mal nicht von Gunnar Schopelius, sondern von Götz Ali. Das ist der nächste. Ja, dein Auto würde ich, wir wissen, wo dein Auto steht. Aber er ist ein guter Ally. Gott. Der lässt sich hier über ein Gutachten Berlin auf dem Weg im Jahr 2030 aus, das von dem SPD-freundlichen Institut stammt, nämlich dem DIW, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. Und er sagt, die Ergebnisse sind eine Schande. Und wenn man dann so guckt, das stimmt irgendwie. Verwaltungseffizienz, vorletzter Platz von 15 europäischen Hauptstädten, knapp vor Rom. und Brüssel und London sind 2 und 3. Okay. Besonders erschreckt jedoch dieses Faktum, die Mordrate pro 100.000 Einwohner war in Berlin 2016 4-mal höher als in London. Berlin besetzt den letzten Platz, Paris den vorletzten, allerdings mit riesigem Abstand, denn selbst dort geschahen 40% weniger Morde als in Berlin. Ja, Mr. Peterson, ich finde das auch erschreckend. Ja, also, das wusste ich nicht vorher, bevor ich diesen Artikel gelesen habe, und fand das doch ganz interessant. Luftverschmutzung, 12 davon 16 Rängen, hinter Paris, Brüssel und Prag. Aber wo gibt es denn mehr Hass im Internet? Auch in Berlin, glaube ich. Das ist doch das eigentliche Problem, würde ich sagen. Und dann kommt noch die Arbeitsproduktivität. Na komm, gib mal einen Tipp ab. Wie viel Platz von 15 macht Berlin? 15. Nee, nicht ganz. 13. Also Berlin hat weniger Arbeitsproduktivität pro Kopf als Athen, aber glücklicherweise mehr als Lissabon und Budapest. Bisschen komisch mit Athen, aber... Ja, aber ja, ist ein SPD-nahes Institut gewesen, also... Kann man jetzt mal nicht davon sprechen, dass hier irgendwie die Fake News aufgeblasen werden von politischen Gegnern oder so. Ja, der Söder möchte gerne die Hauptzeit dazu nutzen, die Hauptzeit der Regierungsphase, dazu nutzen, hier die Leute auszutauschen, die Minister auszutauschen, irgendwie einmal durchzuwechseln offenbar, möglichst viele Leute, möglichst gerne, möglichst vor allem die Minister, komischerweise, ich weiß nicht, was er sich damit bezweckt. Und meines Wissens nach ist das nur eine Forderung oder eine Aktion gewesen von den Grünen oder von den Linken, dass die immer irgendwie ihre Kabinettsmitglieder ersetzt haben nach 2 Jahren. Das ist nicht unbedingt üblich. Ich weiß nicht, wie Söder darauf kommt, aber ja, er bringt das mal ins Gespräch. Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass er damit durchkommt, sagen wir mal so. Ich könnte mir vorstellen. Mir schließe ich nicht, warum sozusagen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass er halt auch diese Stagnation sieht und glaubt, vielleicht mit neuen Leuten könnte man da was bewegen beim Bürger in der Sicht auf die Politik, aber Wir wissen doch, wie das läuft. Ich kann mir vorstellen, dass er irgendwie einen Kumpel in der Hinterhand hat, der einen Job haben will oder so. Keine Aber Ahnung, wir wissen so. Doch, wie das läuft. Die machen doch, wenn, dann wieder Bäumchen wechseldicht. Dann wird der Verkehrsminister Außenminister und der Außenminister wird wieder Justizminister. Ja, und das ist wirklich kein Austausch dann. Soweit ich das verstanden habe, will er ja den Verkehrsminister auch noch behalten. Also ausgerechnet den mit der Maut. Er hat das schon sehr spezielle Vorstellungen. Weil, ja, das ist halt eben das Ding, er ist ja CSU-Vorsitzender und in dieser Funktion ist er da wahrscheinlich unterwegs. Da würde ich sagen, so ja, Deutschland ist halt so und so und die Bundesregierung so und so, weil es ja immerhin es ist ja eine der Koalitionsfraktionen, die CSU, wenn man das mal genau sehen will. Ist zwar innerhalb von einer Fraktion mit der CDU zusammen, aber eigentlich sind das ja drei Parteien, die wir im Moment an der Regierung haben und nicht nur zwei. Und von einer davon ist er halt der Vorsitzende und deswegen hat er da sicherlich auch irgendwelche Vorstellungen. Ja, weil er das aussehen dürfen. Dann kann ich aber auch doof finden oder mich wundern oder so. Boah, ich hätte so einen Titel, glaube ich. Ich glaube, ich hätte ihn mitgebracht, aber ich weiß gerade den Titel nicht. So. Steuer für Hausbesitzer. Ach so, wenn das Grundstück im Wert die SPD steigt, hat, sollen sie mehr zahlen. Hat gesagt, genau, sie wollen den Rahmen abschöpfen oder was sie da geschrieben haben, den Gewinnzuwachs, den Wertzuwachs abschöpfen oder so, zumindest zum Teil. Mit einer neuen Steuer für Grundbesitzer, Häuslebauer, Häuslebesitzer. Ja, das soll dann eben die Grundsteuer mit dem angeblichen Marktwert des Hauses steigen. Also, ich finde das ein bisschen kritisch, weil der Marktwert des Hauses ist gar nicht mehr, also von so einem Haus ist gar nicht mehr zu realisieren. Und das sind das nur Schätzungen, also aufgrund von Schätzungen irgendwie Steuern zahlen oder so. Finde ich ein bisschen komisch, ja. Ja, vor allen Dingen ist vielleicht aber so. In dem Moment dann wahrscheinlich auch noch nur, ne? Weil ich meine, dann zahlst du dann die ganze Zeit Steuern. Wenn du das Haus dann wirklich verkaufen willst und den Wert dann haben willst, dann ist es gar nicht mehr so viel wert. Aber die Steuern hast du dann alles schon bezahlt, ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja, also als jemand, der weiß, was der Bodenwert ist, finde ich das sehr seltsam, Bodenwertszuwachssteuer überhaupt mit so einem Konzept zu spielen. Ja, der Bodenwert, der kann variieren, sagen wir es einfach mal so. Ja, und das ist ein Wertzuwachs in Euro. Ist es das wirklich ein Wertzuwachs oder ist das nur vielleicht eine andere Ausdrucksweise in Euro? Und ich finde das auch ein bisschen, ich meine, man kann ja jetzt nicht drauf rückschließen, was für eine finanzielle Situation der Besitzer von dem Hof, vielleicht zahlt er das noch ab. Ja, es gibt relativ viele ältere Leute sogar, die ihr Häuschen nicht mehr bezahlen können, die Grundsteuer nicht mehr leisten können, dann eben ja ausziehen, pleite gehen und sowas. Oder man kriegt von seinem Vater so ein Anwesen hinterlassen und wirtschaftet das komplett runter und schreit ständig Passanten an oder so. Ja, und dann wird man genauso bewertet wie die anderen Leute in Altschauerberg vom Bodenwert. Ja, in Bergen-Belsen haben sie wohl schlechte Erfahrungen in letzter Zeit gemacht mit Live-Trollen sozusagen. Trollen im wahren Leben, die da irgendwie so süffisante Fragen stellen oder so. So fiese Fragen, wie man nicht so diesmal schlecht beantworten kann oder so. Offensichtlich gibt es da Fragen, die schlecht beantworten können, war mir jetzt auch nicht gar nicht so klar. Aber da haben sie jetzt in Bergen-Belsen ein paar Mal Erfahrungen mitgemacht, wissen aber auch nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen. Ja, weil schlecht beantworten, habe ich eigentlich nicht rausgelesen, sondern ich habe ja vor allen Dingen rausgelesen, halt irgendwelche Fragen, die halt in die Richtung gehen, dass es irgendwie ja die Judenverfolgung da im KZ und so nicht gegeben hätte, so in die Richtung. So, als ob das alles ja, es geht dann dahin, das hätte sicher nicht so direkt zu sagen. Als ob das alles nur halb so wild gewesen wäre im Vergleich mit irgendwie Kriegsgefangenenlagern von Amerikanern oder irgend so ein Ding. Also schon irgendwie ja, harter Tobak da irgendwie. Was sind denn die Fragen? Das wird hier nicht genauer gesagt, aber waren hier auch irgendwelche Zitate drin? Das glaube ich nicht, oder kann ich mich nicht erinnern, aber das wird sowas ja, sein. Aber das, ja. Ohne das wissen wir das ja nicht. Sie vermuten auf jeden Fall, dass die AfD dahinter steckt. Oder irgendwelche was? AfD. Ja klar, Dinge sprechen sich auch nicht so rum oder so, ne? Ohne AfD. Nein. Das sind die einzigen Dinge, was man rum erzählt. Wagner berichtete von einer Schulklasse, die jüngst beim Besuch der Gedenkstätte provokante Fragen gestellt habe. Davon sei auch die Lehrerin irritiert gewesen. Es habe sich herausgestellt, dass sie für einen Kollegen eingesprungen war, der AfD-Mitglied sei. So Wagner, der hat die Jugendlichen offenbar angestachelt, mit bestimmten Fragen zu provozieren. Aber das ist doch auch wieder, ich muss doch wissen, was die gesagt haben, bevor ich darüber urteilen kann. Wenn ihr mir jetzt hier nur so ein Wischiwaschi gebt, kann ich mir kein Bild machen. Ich nehme an, dass sie wieder sowas gefragt haben, wie waren das denn nicht nur in Lausungsstationen? Und Lost wurde ja auch nicht versetzt. Aber ja, dann muss das AfD-Mitglied, das da Lehrer ist, aber auch ein armes Schwein sein. Also, wenn er denen solche Fragen mitgibt. Ich finde das nicht abschließend zu beurteilen, bevor ich nicht weiß, was diese provokanten Fragen sind. Das stimmt natürlich, ja. Das war jetzt auch nur, was ich mir vorgestellt habe, was da die Frage sein könnte. Also, ja, steht ja leider nichts drin. Die EU tritt das Erbe der Imperialisten an. Gut so, sagt Alan Posner. Es geht darum, dass in Westafrika, also die Staaten Benin, Burkina Faso, Elfenbeinküste, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal und Togo, die wollen eine gemeinsame Währung, den ECO. Und der ECO, das soll an den Euro gebunden sein. Und manches nennen das jetzt Neo-Imperialismus. Und Alan Posner findet das. Gut, dass du das vorstellst, das habe ich tatsächlich vergessen. Erzähl mir erstmal weiter. Nee, das war's schon. Zu viel mehr gibt der Weltartikel auch nicht her. Ja, ich hatte ja hier schon mal die westafrikanische Währung Franc CFA vorgestellt. Es gibt einmal den Franc CFA West und den Franc CFA Zentral und beide Währungen sind an den Franc und damit an den Euro gekoppelt, aber sind untereinander nicht handelbar. Und ungefähr die Hälfte der jeweiligen Staaten, die diesen Franc CFA jeweils benutzen, die haben sich jetzt in einer neuen Währungsunion zusammengeschlossen mit Nigeria. Wobei Nigeria dann auch das größte Wirtschaftsgewicht hat und in dieser Währungsunion quasi die finanzielle, monetäre Policy absolut bestimmen wird. Absolut. Zu 70% gewichtet oder sowas. Also was die machen, gilt dann für alle, die daran teilnehmen. Ob das so ein Fortschritt für die ist, A, weil Nigeria so eine hohe Gewichtung hat und B, weil die Währung, wie du schon gesagt hast, weiterhin an den Euro gekoppelt ist. Ja, das ist kein neuer Imperialismus, kein neuer Kolonialismus, das ist einfach nur eine Veränderung der bereits bestehenden Situation seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Nee, ja, das ist eher Kolonialismus. Monetärer Kolonialismus. Und ich sag's ja weiterhin, Frankreich ist weiterhin das Einflussgebiet, Westafrika ist weiterhin französisches Einflussgebiet. Turkish MPs back sending troops to Libya to support UN-backed government. Also der Vorschlag vom Erdogan, der eingereicht wurde ins Parlament, wird unterstützt und jetzt wollen wir mal gucken, was passiert. Also ich habe das zwar erstmal nur für Rhetorik gehalten, bin jetzt aber doch erstaunt, dass was bei rumkommt. Also das Osmanische Reich. Es geht ja hauptsächlich auch um gewisse Erdöl-Explorations- und Erdgas-Explorationsunternehmungen, die Türkei jetzt einfach durchdrückt, indem die einfach ohne internationale Genehmigung einzuholen, da einfach überall Prospecting macht, also quasi nach Erdgas sucht und guckt, wo die besten Förderquellen sind. Dann hat Libyen ja einen Teil ihres Hoheitsgebietes für die Förderung von der Türkei freigegeben, aber das hätten sie nicht machen dürfen. UN-gedeckte Regierung hat das gemacht, aber die andere Hälfte des Landes, die auch eine Regierung hat, die wollte das halt nicht. Und der normale Weg wäre über ein Ausgleichsgremium gewesen, das ist ignoriert worden. Deswegen immer mehr Truppen. Ja. Modern Political Warfare, Current Practices and Possible Responses. Wenn euch die Lage im Irak, im Iran interessiert, Russland ist auch ein Teil von dem Buch, dann ist das hier sehr zu empfehlen. Das politische Kriegsführung geht auf Hybrid-Kriegsführung ein, wie du mit ökonomischen Mitteln oder mit politischen Mitteln oder mit Informationskriegsführung oder zum Beispiel mit Milizen, wie du sozusagen Druck aufbauen kannst, deine geostrategischen Ziele zu erreichen. Ich habe hierzu auch einen Sonderstream vorbereitet, der seit Ewigkeiten rumgammelt, den ich nie hinbekommen habe. Irgendwann kommt der mal noch. Also, weil das Buch ist einfach sehr wichtig, um aktuelle geopolitische Sachen zu verstehen. Also. Ja, der Trump hat sich jetzt aber einen anderen Weg einfallen lassen, wenn es um Iran geht, oder? Also. Nee, der hat ja speziell einen, der richtig gut im Political Warfare ist, umgebracht, also den Soleimani. Ja, genau. Donald Trump, Iran is taking very boldly about targeting certain USA assets as revenge for our ridding the world of their terrorist leader who had just killed an American and badly wounded many others, not to mention all the other people who had been killed over his lifetime, including recently hundreds of Iranian protesters. Das Ding ist halt, die Milizen, die der gute Herr mit aufgebaut hat, die sind halt für über 6000 Angriffe in der letzten Dekade im Irak allein, also verantwortlich. Und da gibt es hier von West Point, ja, West Point, da müsst ihr wissen, woher der Wind weht, natürlich aus den USA. Aber hier kann man über Soleimani nachlesen, was der macht, wie seine Karriere sich entwickelt hat, in welchen Regionen er aktiv ist, Verhältnis zu Al-Qaida, was er in Jemen gemacht hat, was er in Israel, im Libanon, im Irak gemacht hat. Also der Typ, der ist schon ziemlich krass. Also, und natürlich müsste er halt auch Quellenkritik üben. Ja, klar, ist genauso wie bei der Quelle hier. War by Proxy, Iran's growing footprint in the Middle East. Generell ist es vorgeschobene Milizen, die sich miteinander bekriegen und die dann um geopolitischen Einfluss ringen. Und wenn ihr die Quellen, die wir jetzt aufgezählt haben von Trump zu dem West Point-Ding und Rand, wenn ihr die lest im Detail, dann werdet ihr die Lage dort wesentlich besser verstehen, wie die meisten außenpolitischen Korrespondenten, die euch in den Zeitungen erzählen, wie die Lage denn aussieht. Also was ich an dieser ganzen Geschichte irgendwie am krassesten finde, ist, wie mit den Antworten umgegangen wird. Also da ist ein Mensch getötet worden und sofort steht der ganze Iran da und sagt, hier, in unserer Gegend ist kein Platz für euch, ihr müsst euch alle verpissen oder wir bringen euch um und so weiter und so fort. Während hier in Europa halt jetzt schon Hunderte gestorben sind. Und ja, wenn man sagt, ihr habt hier nichts zu suchen und ihr kotzt mich an, dann ist das aber böse. Also, aber der Typ ist halt schon auch... Das Ding vom Iran ist schon wirklich sehr zwiespältig, da stimme ich dir zu. Aber nur weil du es so explizit gesagt hast, wie es im Endeffekt passiert ist, der war im Irak, ist in den Irak eingeflogen, hat sich mit einem irakischen Milizenchef getroffen. Das ist der Al-Muhandi. Eine sehr wichtige Persönlichkeit auch. Quasi sein irakisches Pendant. So. Oder sein irakischer Verbindungsmann. Ja, oder der war der Händler von dem. Oder Verbindungsmann trifft es. Auf jeden Fall die und fünf weitere sind bei einer Drohnenattacke ums Leben gekommen. Und das war halt eine Folge von verschiedenen Sachen. Unter anderem einer Social-Media-Kampagne, die der Iran gefahren hat. Als sehr pikantes Detail, ein paar Tage bevor das jetzt passiert ist, hat er wohl direkt an den Trump getweetet, so, ach, du kriegst mich doch eh nicht und du kannst mir gar nichts und deine verweichlichte politische Opposition hindert dich daran, mir irgendwas zu tun und keine Ahnung. Das ist die eine Sache dazu, die vorher passiert ist, und die andere Sache ist ja Instex. Vielleicht kommen wir da gleich noch zu. Ja, der Handel mit der Europäischen Union jetzt. Iran. Iran's protest and the threat to domestic stability. Das ist auch nochmal ein kleiner Brief vom CSIS, weil der Iran hat in den letzten Jahren schwere Wirtschaftskrise und die haben halt massive innere Unruhen. Also das Land ist halt auch zerrissen innerlich und da könnt ihr hier euch nochmal schlau machen. Also. Und USA führen Drohnenkrieg von Deutschland aus von 2013, wo ich halt auch sagen muss, im Iran, ich finde jetzt, dass sie den Soleimani rausgepickt haben, Soleimani, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht, es tut mir leid, finde ich jetzt nicht schlecht sozusagen, weil der Typ ist schon ein ziemliches Mastermind. Auf der anderen Seite ist halt USA und Drohnenkrieg, weiß ich nicht. Den Haag wäre mir halt persönlich lieber. Also, aber ja, es ist ja tatsächlich sogar so, dass er einen gewissen Geheimdienstschutz hatte. Ich weiß nicht, wie man es anders sagen soll. weil er hat sich ja nicht total versteckt. Er hat ja so halb offiziell, ist er ja auch in Erscheinung getreten. Und deswegen war das halt auch ein Zeichen, dass er jetzt wirklich getroffen wurde und umgebracht wurde, dass halt die alten Regeln für sowas nicht gelten, dass die Amerikaner halt da auf die Diplomatie keinen Wert mehr legen. Kleine aktuelle Zwischengeschichte, sowohl Spiegel als auch Tagesschau melden, dass der Iran angekündigt hat, das Atomabkommen in Zukunft nicht mehr als verpflichtend zu sehen und so viel Uran anzureichern, wie sie möchten. Tja, also genau das, was die Amerikaner auch die ganze Zeit gesagt haben. Ja, ja, und nochmal, das ist auch ein Papiertiger, weil die sich sowieso schon nicht an das Abkommen halten, mit der Begründung, dass ja alle anderen Vertragspartner sich nicht an das Abkommen halten. Da geht es um den sogenannten JPSOC, ja, Da haben wir ja die paradoxe Situation, dass das verhandelt wurde, Amerika sich daraus zurückgezogen hat, daraufhin Iran gesagt hat, ja, wir fühlen uns dann auch nicht dran gebunden, aber alle anderen Staaten haben gesagt, ja, wir halten uns weiterhin einseitig daran. Ja, es ist absolute Idiotie. Ich weiß auch nicht, wie ich das anders sagen soll. Ja. Ja, das ist absolute Idiotie. Und das ist dann tatsächlich gut, wenn der Iran jetzt sagt, wir halten uns offiziell an gar nichts mehr, dann machen wir vielleicht weniger Blödsinn. Ja, auf jeden Fall. Hier in dem Buch The Iran War, Spy Games, Bank Battles and the Secret Deals that Reshaped the Middle East wird auch nochmal speziell auf den Iran-Deal eingegangen und wie der halt nicht so viel Sinn gemacht hat from the get-go, aber halt ein Versuch war, diplomatisch Sachen halt zu lösen. Das muss man auch irgendwo hochhalten, dass selbst wenn es nicht funktioniert, halt Diplomatie auch immer noch bessere Option ist wie Eskalation. Und das Buch, da kommt das Soleimani halt auch vor und wird beschrieben und geht halt auf die Geschichte vom Iran ein bisschen ein, so vom Iran-Irak-Krieg bis halt heute. Also. Ja, hier kommen wir nochmal zu Instex. Mit der Begründung von der Idiotie, die ich vorhin benannt habe, ja, mit diesem JPSOC-Vertrag, und dem gleichzeitigen Ausscheiden von Amerika aus diesem Vertrag mit der gleichzeitigen weiteren härteren Sanktionierung des Irans kam es einige Staaten, unter anderem halt Deutschland, für nötig empfunden, diese Sanktionen zu umgehen, ohne sich selber irgendwie strafbar zu machen, und haben deswegen dieses Special Purpose Vehicle, den Instex, geschaffen. Und der ehemalige Commerzbanker ist aus seinem Büro in Paris jetzt auch nach Teheran gereist und die haben die ganzen Sachen jetzt über den Jahreswechsel finalisiert und ab dem 31. Januar soll es ja für alle die in diesem Vertrag umfassenden Güter quasi freigeschaltet werden. Bis jetzt geht es nur um Lebensmittel, wichtige Maschinenteile und Medikamente. Ja, aber dann quasi für alles. Ja, natürlich Waffen oder sonstige Sachen sind davon nicht betroffen, aber viele Sachen sind schwammig formuliert und dann gibt es diese ganzen Dual-Use-Güter und so weiter und so fort. Wenn man sich das jetzt einfach anguckt, weil das ja eine absolute Front ist, die halt jetzt gerade von den Instex-Staaten gegen Amerika auf dem Finanzmarkt gestartet wird. Ja, also wir reden hier von Deutschland, Frankreich, den Vereinigten Königreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Niederlanden, Norwegen und Schweden. Ja, es gibt einen Grund, warum es nicht alle europäischen Länder machen, weil nicht alle den Amerikanern so auf der Nase rumtanzen wollen. Und gleichzeitig werden die diplomatischen Spannungen zwischen den Amerikanern und den Iranern jetzt, sie beschränken sich halt immer noch auf diese Stellvertreter-Sachen. Ja, ein General, der Milizen im Ausland koordiniert, wurde im Ausland getötet. Ja, also weder auf iranischem Territorium noch auf amerikanischem Territorium, wenn man die Botschaft nicht als solche ansieht, ist da jetzt wirklich was passiert. Aber da jetzt, ich frage mich einfach, was die sich dabei denken, so eine Sache zu machen, während die Spannungen gerade so zunehmen. Das hat überhaupt gar keine Zukunft, das Ding. Aber gut. Naja, ich denke mal, dass Trump, wenn das wirklich stimmt, dass der Soleimani ihm irgendwie den Finger gezeigt hat auf Twitter, dass Trump da einfach mal Kurzschluss reagiert hat. Das würde ich ihm schon zutrauen. So viele, es ist einfach wirklich eine Konfusion von sehr vielen verschiedenen Sachen. Unter anderem auch, dass hier, dass der Trump, dass der Trump die Sachen im Nahen Osten endlich mal erledigt haben will und nicht will, dass das jetzt wieder eskaliert. Vielleicht will der dem Iran einfach jetzt so fest auf die Nase hauen und dem halt quasi militärisch die Kapazitäten im Ausland Partisanenkriege zu unterstützen nehmen. Dafür spricht ja, dass sie den Soleimani ausgelöscht haben. Wenn ich das jetzt mal so darstellen darf. Und weil die Truppen woanders brauchen. Ja, die Japaner, wie ich es ja schon im letzten Stream auch gesagt habe, im letzten Stream vom letzten Jahr, die sehen sich jetzt in eine Situation gedrängt, dass sie außenpolitisch ein stärkeres Profil einnehmen müssen. Ich habe ja schon über Afrika gesprochen, dass diese ganze Burkina Faso-Angelegenheit, die jetzt gerade wieder an Fahrt gewinnt, da brauchen die Franzosen ja ein bisschen Hilfe, weil die Amerikaner ihre Truppen zurückziehen. Und wie gesagt, da haben die Japaner ja schon zugesagt, dass sie einspringen werden. Sie werden wohl auch bei verschiedenen Seeengen, ich weiß jetzt nicht, bei welchen, also verschiedenen Handelswegen auch, wo Amerikaner ihre Schiffe für die Patrouillen abziehen werden, werden die eine stärkere Rolle einnehmen und weiterhin ihr Militär ausbauen. Ja, und das hat halt mit dieser Strategie von China zu tun, dass die Territorium beanspruchen und damit die Territorien der anderen Länder immer weiter einschränken und Japan damit quasi als Land, was auf den Import 100% angewiesen ist, fast bei sehr vielen Sachen, einfach abschneiden würde wirtschaftlich. Und bevor das passiert, wird Japan halt seine eigene Einflusssphäre wieder ausweiten, was sie bis jetzt immer nur sehr passiv gemacht haben. Was ich noch nicht so ganz verstehe, was Südkorea für eine Rolle dabei spielt. Die haben ja ihre eigenen Probleme. Aber bei allem, was ich so an strategischen Sachen über Japan lese, sehr viel über die Philippinen, Thailand spielt auch eine sehr wichtige Rolle. Aber Südkorea wird überhaupt gar nicht erwähnt, außer im Zusammenhang mit den mit Nordkorea natürlich und den amerikanischen Truppen, die da stationiert sind. Also, ja. Naja. 10 humanitarian crises and trends to watch in 2020. Das ist ein kleiner Überblick from the new humanitarian, formerly Iran News. War mir jetzt selber auch noch nicht so bekannt. Die Übersicht fand ich ganz interessant, auch wenn der letzte Punkt halt online Hate Speech und digitale Gewalt ist, wo ich, weiß nicht, ein bisschen den Kopf geschüttelt hat. Aber ja, also ist halt ein Narrativ, der rumgesponnen wird. Also man geht halt drauf ein, Urban Displacement, also dass sozusagen oftmals, wenn Flüchtlinge entstehen, Flüchtlingsströme, dass sie meistens in Städten ankommen und dass Versorgung von der Stadt anders ist wie auf dem Land. Dann die Demokratische Republik Kongo, dass da sich ein perfekter Sturm anbraut, weil halt, ja, halt verschiedene Krisen dort herrschen, die sich halt gegenseitig sozusagen befruchten, in Anführungszeichen, oder halt verstärken. Generell ansteckende Krankheiten, Makroeconomic Turbulences, also Wirtschaftskrise ist jetzt eine Weile her, das ist bald wieder rum, das ist normaler Zyklus der Wirtschaft, also kann man von ausgehen. Zentralamerika hat ein riesengroßes Gangproblem. In der Sahelzone hat man Extremismus, der sich verselbstständigt und ja, extreme Wetter- und Klimaereignisse. Und da sollte man halt ein Auge drauf haben. Und natürlich auch in Jemen. Jemen hat der Iran auch seinen Proxykrieg und mit Saudi-Arabien. Und ja, also die Welt bleibt interessant. Also. Ja, Niger, the country is home to one of the largest deployments of US military personnel in Africa and it's a linchpin of regional stability, but the coming years could throw all that into turmoil. Weil die Amerikaner ihre Truppen abziehen. Ja, genau. Und, wer hätte es gedacht? Ist ein wichtiger Artikel. Also zurzeit passiert in Afrika relativ viel und ich versuche immer sozusagen 2015 von ganz weit her zu sehen und Niger spielt halt da eine Rolle. Also, wobei halt auch zu sagen, ich sehe in 2015 sich wiederholen, halt auch ein bisschen populistisch ist. Weil so weit vorhersehen kann man nicht als Experte, selbst wenn man sich tief einliest. Also das ist sehr schwer. Also, ja, wenn du das Jahr schon reinschmeißt, dann musst du vielleicht auch noch mal einen Kontext dazu geben, was du damit meinst. Und warum Niger überhaupt diese militärische Präsenz von Amerika akzeptiert hat, was da passiert ist. Ja, da ist nichts passiert. Ja, gar nichts. Okay. Ja, es gibt keinen Grund, alles friedlich und wird auch weiterhin so sein. Ja, das Interessante an der Sache ist auch, dass die Amerikaner in Niger gerade eine riesige Drohnenbasis gebaut haben, wo die quasi auch, ja, vielleicht eventuell mal die europäischen Kapazitäten hätten mit ablösen können, so ein bisschen. Das ist ja auch so in der Debatte mit Rammstein gewesen. Und, oder weiterhin. Ja, das wird wohl nicht der Fall sein. Die ziehen jetzt nach Djibouti weiter. Das ist ja die weitere größte Truppenpräsenz von denen in Afrika. Djibouti! Oh, das ist ein toller Artikel. Wenn du da runterscrollst, gibt es eine schicke Grafik über Oil-Tanker-Attacken. Die ist voll schick und mit Farbe. Wir brauchen auch irgendwann mal einen Designer, der uns schöne Karten macht. Guck da. Regionale Instabilität. Lässt grüßen. Oil Facility and Tanker Attacks. Und natürlich hier Kuwait, Bahrain, Iran, Irak, Katar, UAE. Das ist halt der Hotspot, wo es meiste Öl auf der Welt gibt. Und ja, das ist ja nicht gut, wenn Öl nicht fließt. Ja, und das ist auch die Region, wo die Amerikaner gesagt haben, dass sie ihre Truppenpräsenz reduzieren wollen und wo die Japaner halt auch ein bisschen in die Bresche springen mit anderen internationalen Leuten. Wir haben ja auch da Boote rumfahren, ne? Piraten, Atalanta oder wie die heißen, die Mission. Oh nee, die sind weiter im Süden. Ja. Warum Briten weniger für die Energiewende zahlen als Deutsche? Was war von Mama? Okay. Ist ja schon eingeschlafen? Nee, ich hatte mich kurz abgemeldet, aber ich habe es jetzt gesehen, dass ihr das annimmt. die Briten zahlen weniger für die Energiewende, weil sie eine CO2-Steuer eingeführt haben, die so hoch ist, dass sich die Produktion von Kohlestrom angeblich nicht mehr lohnt. Und dann sind die Energieversorger umgestiegen auf Gas. Und Gas ist wohl nur 50% zu viel. Damit stößt man wohl nur 50% zu viel CO2 aus. Ja, und deswegen sind die Energieversorger, wie gesagt, umgestiegen und die Leute haben jetzt eine bessere Bilanz eben dadurch. Alles dreht sich ums Gas, seltsam. Hm? Oder ums Geld, ne? Gas ist ja auch billig im Moment. Haben die nicht auch Atomstrom oder sind die da auch raus? Darauf gehen sie nicht ein, das ist nur ein kurzer Bericht. Kann es natürlich sein, dass da vielleicht noch was kommt, wenn man hier diesen Bezahlteil dann bucht. Aber wir sind nur die zwei Absätze, nicht so viel. Oh, ich will auch nicht, dass die Briten aus der Atomkraft ausgestiegen sind. Oh. Ne, wüsste ich auch nicht. Also, das kommt dann noch dazu, ne? Ja, Power-to-X, was ist Power-to-X? Power-to-X ist alles Mögliche an Energie, das man hat aus Windkraftanlagen, aus Solar und so weiter, möglichst, was man dann zu Sprit macht. Von Bosch hatten sie ja letztens schon so einen Sprit, den sie aus Müll gemacht haben. Und ja, hier die Seite stellt mal vor, was es da noch so alles gibt und was man sonst so alles in Gas umwandeln kann. Viele Sachen kann man am Ende irgendwie in Methan umwandeln. Das Ganze ist vielleicht nicht immer so, wie soll ich sagen, also man muss auch ein bisschen Energie reinstecken und das Ganze, wenn man das dann wieder umwandeln will, um es eben zu lagern, dann kostet das natürlich auch nochmal Energie bei der Umwandlung und so weiter. Aber wenn die Energie, die man da gewinnt, ja aus Material oder aus Sachen gefunden werden, die dann regenerativ sind, soll es ja okay sein, wie Sonne eben oder Wind, Ja, da ist einiges drin und das Dumme ist aber, dass unsere Regierung irgendwie das nicht so richtig will. Also es gab ja, wie gesagt, das Ding von Bosch und da hatten sie irgendwie sich geäußert so nach dem Motto, wir haben unsere Strategie und die lautet eben Elektron. Ne? Also man kann eben mit diesen Spritsorten kann man auch ziemlich viel CO2 einsparen, aber das wird da nicht so verfolgt eben von unserer Regierung. Ich habe mal einen Kumpel gehabt, der war Automechaniker und der hat mir gegenüber behauptet, in Brasilien wäre das Vorschrift, dass jedes Auto mit praktisch jedem Sprit fahren können muss. Ja, vielleicht nicht unbedingt Diesel. Ja, die aber fahren ja mit Zuckerrohr. Ja, Zuckerrohr-Schnaps oder eben mit Schnaps oder mit Benzin oder mit Super oder weiß ich nicht. Ja, und dafür muss man eben nur die Strategie, dass sie alles Öl exportieren, alles, was sie fördern. Okay. Das Geld versickert natürlich in der Korruption, sonst wäre das Land richtig reich. Ja, dann müssen sie natürlich mit Zuckerrohr fahren. Ja, aber es geht ja auch hier nur um diese Umwandlung und dass das vielleicht ein relativ vielversprechendes Konzept ist, ne? Das ist Power-to-X-Geschichte. Und ja, wird dann Methan eingespeist. Gut, jetzt mit der Verteilung und so, das wird natürlich immer noch ein bisschen problematisch, aber das ist ein anderes Thema. Hier, es, ne? Es gibt ganz viele verschiedene technische Lösungen, die gut sind und die Frage ist halt immer, ob die Marktreife besitzen. Heißt, sind die herstellbar in Menge? Und sind die kompatibel mit den Systemen, die wir bereits fahren? Ja, bei manchen Sachen wie den Windkraft- und Solaranlagen wird ja das System auf Biegen und Brechen kompatibel damit gemacht. Ja. Ja, aber möglicherweise hat man eben verschiedentlich auch Energieabfälle oder so, die man sonst nicht verwertet, was sich in der Fernwärme oder bei der Müllverbrennung oder so. Und da geht es gleich auch. Um den Übergang zu schaffen, es ist ja manchmal so, dass wenn bestimmte marktlenkende Maßnahmen eingeleitet werden, die solche Innovationen genau verhindern, ja, weil der Markt lieber Ausweichmechanismen aktiviert als Innovationsmechanismen. Ihr habt ja in dem sehr schönen Stream gestern auch über den Emissionshandel bzw. Klimazertifikate versus Klimasteuer geredet. Da wollte ich doch noch ein, zwei Sachen dazu sagen. Erstmal, Flixbus hat in Deutschland keine Konkurrenzen, außer die DB, diesen Deutsche Bahnbus. Die haben ja sogar im Ausland schon die meisten Konkurrenzen aufgekauft. Und zum anderen, das System, was ihr da beschrieben habt, das gibt es seit 2005. Da es das schon so lange gibt, kann man das leicht vergessen. Aber wir haben den Emissionsrechtehandel in Deutschland und in verschiedenen anderen Staaten mittlerweile auch. Und der läuft seit 15 Jahren. So, alle Sachen, die jetzt geredet werden, die jetzt besprochen werden, sollen dieses System ja nicht reformieren oder ablösen, sondern das soll alles nur on top sein. Mir war nicht bewusst, dass die Leute vergessen haben, dass wir das alles schon haben und wir reden jetzt nur über eine weitere Stufe des Ganzen. Ja. Ja. Wie das genau ausgestaltet wird, kann man sich hier nochmal durchlesen. Ja, der Artikel ist tatsächlich sehr gut. Ja, da wird auch auf das Handelssystem eingegangen und ja, da dieses System jetzt, ich weiß nicht, hast du den Handelsblatt-Artikel als nächstes auch drin, Chris? Dann könnten wir jetzt zu dem übergehen, weil da das System halt schon seit 15 Jahren besteht, sind die Probleme bekannt und bei weitem nicht alle gelöst oder nur in der Minderzahl gelöst. Ja, hier haben wir einen Artikel aus dem Jahr 2010. Ein 10 Jahre alten Artikel, der die Probleme beschreibt, die wir heute immer noch haben, über ein Emissionssystem, was Innovation verhindert, was Sachen verteuert, was halt für, wie es so schön heißt, für Marktineffizienzen sorgt, die halt finanzielle Spekulanten ausnutzen können. Ja, und komplett abseits von der ganzen Klimagedanken, wird es jetzt wärmer, wird es jetzt kälter, nützt das überhaupt irgendwas? Darum geht es nicht. Es geht nur um die reinen finanziellen Mechanismen, die einfach eine totale Fehlsteuerung haben. Das System funktioniert so, dass die Länder ein Budget bekommen. Ja, das ist mengengesteuert. CO2-Budget. Ja. Verzeihung? Ein CO2-Budget oder ein finanzielles Budget. Ja, es gibt ein CO2-Budget, ja, aber es ist ein sogenanntes Emissionsbudget, weil es nicht nur um CO2 geht, sondern auch um andere Gase. Okay. Ja, aber im Endeffekt ist es ja so, die CO2-Steuer, die haben wir ja nicht, weil wir haben uns ja für eine Mengenlösung entschieden, ja, indem wir den Emissionshandel beschränkt haben. Wir haben ein Budget, ein Cap, ne, Cap and Trade, Wie dieses Budget jetzt ausgelegt wird, ob das zu hoch oder zu niedrig ist, das ist natürlich die Frage. Es wurde in der Realität einfach so ausgestaltet, dass es so hoch war, dass es zu keinerlei Einschränkungen in der wirtschaftlichen Tätigkeit führt. Was ja irgendwie sinnvoll ist. Ja, beziehungsweise, dass parallel Anreize geschaffen wurden, dass die Unternehmen ihre Sachen ändern. Aber das hat einfach zu riesigen Schlupflöchern geführt. Das beste Beispiel ist neben dem Emissionstrading-System, wo man halt mit Optionen auf die Preisschwankungen von CO2-Zertifikaten spekulieren kann und da das ein von einer zentralen Stelle gelenktes Mittel ist, ist absolut vorhersehbar, wie sich das im Mengenvolumen entwickeln wird. Ja, also dass da überhaupt eine Preis- oder eine Terminspekulation erlaubt ist, ist absolut, ergibt überhaupt keinen Sinn, aber da können halt Leute sehr viel Geld mit verdienen. Ja. Dann gibt es den Clean Development Mechanism. Ja, das heißt, wenn du beispielsweise RWE hier in Deutschland hast, ja, und die haben ein Kohlekraftwerk und die müssen Filter einbauen aufgrund von irgendwelchen anderen Sachen, aber die müssten jetzt für ihre Jahresplanung, für die nächsten 10 Jahre planen, halt, okay, das Kohlekraftwerk langsam auszutauschen gegen ein Gaskraftwerk oder gegen irgendwas anderes. Aber wenn die aus irgendeinem Grund das Kraftwerk weiterlaufen lassen wollen, dann können die einfach diesen Clean Development Mechanism nutzen und können irgendwelche Filter in irgendwelchen Färbereianlagen in China einbauen, ja, und kriegen dafür quasi ein Klimabudget gutgeschrieben, was denen erlaubt, hier mehr Abgase zu produzieren. Da wird quasi der Gedanke, dass der Klimaschutz in anderen Ländern sehr viel sinnvoller ist als hier, weil es da einfach viel mehr Einsparpotenziale gibt, einfach auf die perfide Spitze getrieben. So, also nochmal, der Grundgedanke einfach nur, ihr habt das ja gestern schön besprochen, aber ich glaube, euch ist einfach gar nicht bewusst, dass wir genau dieses System schon haben, seit 15 Jahren. Deswegen habe ich auch CO2-Steuer gesagt. Ja, und alle Gespräche über diesen neuen CO2-Klimazertifikatehandel ist ja eine weitere Stufe auf internationalem Niveau. Und nochmal, diese Erfahrung, diese Preismechanismen, die ja jetzt über Jahrzehnte lang getestet wurden, die werden ja auch als Begründung gegeben für gewisse Refinanzierungsmöglichkeiten für internationale monetäre Systeme. Das ist erschreckend. Das ist wirklich erschreckend. Aber gut. So, Erdgas im Mittelmeer. Pipeline Politics. Wunderbar. Das Leviathanfeld zwischen Israel und Zypern ungefähr. Das ist ja hoch umstritten. Unter anderem hat Libyen da auch Schürfrechte dran und die hat sie halt teilweise an die Türkei abgetreten. Das hatten wir in einem vorigen Artikel. Aber weiterhin gibt es ja Israel und Griechenland, die zusammen mit Zypern da eine Pipeline bauen wollen, bis ans griechische Festland. Das ist sehr ambitioniert, aber das ist gespannt. Der Name ist mir jetzt gerade entfallen. End Europe Pipeline heißt die, glaube ich. In diesem Artikel der Lara Zeitung, der ist wirklich ein vorzüglicher Artikel, da sind sehr viele politische Rivalitäten auch beschrieben. Syrien spielt auch eine sehr große Rolle. Es gibt da ja noch die sogenannte Leviathan-Pipeline, die quasi syrisches Gas über die Türkei nach Europa auch bringen sollte. Aber es ist halt auch nicht klar, inwieweit dieses Projekt noch funktioniert. Und die Türkei, die will halt natürlich die Schiffrechte haben. Und die Zyprioten, die sitzen da wirklich in der Mitte und über Nordzypern redet natürlich keiner, außer dass die Türkei, das finde ich auch wieder faszinierend, ja. Seit 1974 ist Nordzypern militärisch von der Türkei besetzt, man kann es nicht oft genug sagen. Und aus dieser militärischen Okkupation leiten die ja auch den Förderanspruch für dieses Leviathanfeld ab. Zum Teil zumindest. Ja. Also es ist wirklich sehr seltsam, was da gerade passiert. Also der Chat fragt, ob du Libyen oder Libanon meinst. Der Libanon spielt auch eine Rolle, aber ich meine Libyen jetzt in dem Sinne. Ja, okay. Libanon auch. Außerdem sehe ich hier, also dass alle Staaten an der Küste quasi. Das ist aber nicht hier von der La-Zeitung, sondern von der DPA. Das da steht DPA. Okay. Aber ja, also, das ist vielleicht ja, so lustig mit, den, mit dem meist gelesen daneben. So buntes Narrentreiben in La. Dreck sogar auf dem Hausberg. Viel Glas sorgt für Transparenz. Zwei Tote bei Unfall auf der B33. Kampf der Obdachlosigkeit. Erdgas im Mittelmeer. Ja, also da der Libanon gerade angesprochen wurde, im Libanon gibt es ja gerade innenpolitische Konflikte, die da, ja, also wie die jetzt involviert sind in die Prospektorentätigkeit, weiß ich nicht, aber die werden in ihren Rechten nicht übergangen. Was ich sehr seltsam fand, ist, dass Jordanien Rechte angemeldet hatte an dem Leviathanfeld, was irgendwie so überhaupt niemand nachvollziehen kann. Und es hat wohl auch in Jordanien Proteste gegeben, weil der König gegenüber Israel nicht eindeutig den Protest nicht eindeutig genug zum Ausdruck gebracht hat. So. Das ist weniger interessant, aber dann haben wir jetzt alles. Ne? Und Ägypten ist natürlich auch noch so eine Sache und Ägypten will will natürlich auch ausbeuten, wo sie ausbeuten können, aber die haben nur so einen ganz, ganz kleinen Zipfel. Und Ägypten will auch auf den Flüssiggas-Tanker-Trend aufspringen und mehr als Transitland Geld verdienen als Förderland. So, ich glaube, jetzt haben wir wirklich alle Anrainer, oder? Ja. The cumulative effect of reporting and citation bias and apparent efficiency of treatments in a case of depressions. Man hat herausgefunden, wie so oft, dass mal wieder was in der Wissenschaft nicht so ganz gut läuft. Diesmal ist es Medizin, nicht in der Psychologie, wo man in der Publikation von der Effektivität von verschiedenen Treatments, also Behandlungsmöglichkeiten, oftmals medikamentös. Man hat festgestellt, dass sich das halt eingeschlichen hat, dass es rauskommt, dass sie wesentlich effektiver sind, wie sie tatsächlich sind. Und man arbeitet jetzt daran und hier in der Grafik seht ihr, wie das zustande gekommen ist. Ja. Ist alles immer relativ kompliziert mit der Wahrheitsfindung. Also. Ja. Older brothers and male homosexuality antibodies as an explanation. Hier wird die Erklärung vorgeführt, dass wenn du mehrere ältere Brüder hast, wenn du jetzt 7 ältere Brüder hast, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht heterosexuell bist, sondern homosexuell weiter nach oben. Und die Erklärung, die hier in einem wissenschaftlichen Artikel vorgetragen wird, trägt vor, dass das mit den Antikörpern zusammenhängt, wenn du im Bauch deiner Mutter bist, dass sozusagen eben genetisches Mischmaterial wächst im Körper deiner Mutter und dass sozusagen die Fähigkeit vom Immunsystem, das auszubalancieren, dass eben Fremd-DNA heranwächst im Körper, dass diese Fähigkeit eben mit mehreren Kindern, mehr und mehr Kinder, dass das halt sozusagen sich ja abnutzt und dass sozusagen die Antikörper dann dafür verantwortlich sind, dass sozusagen später die die sexuelle Ausrichtung beeinträchtigt ist. Also und Antikörper machen schwul oder was? Schwul kann als Antikörper sein oder was? Ja, wortwörtlich. Also die Antikörper und die tun in der Entwicklung aufs Sexualzentrum eingehen und dadurch entsteht die sexuelle Orientierung. Also das mit der statistischen Auffälligkeit bei kleineren Brüdern, das habe ich schon mal gehört, soll angeblich bis zu 15% sein. Und es ist aber halt Antibodies as an explanation. Also wie immer mit der Wissenschaft. Früher dachte ich immer, Wissenschaft, das ist ein Stein gemauert. Bei mir ist mittlerweile so, das ist das, was sie zurzeit raten, was am bekanntesten und einflussreichsten als Idee herhalten kann, aber es kann auch komplett anders sein. Stein gemauert ist nur Klimawissenschaft. Ja. Und hier haben wir eine schicke Grafik, wo auf der Welt welche App verwendet wird. Das fand ich interessant. Dass die Amis Facebook Messenger benutzen. Das ist echt so nicht. Und die Chinesen WeChat. Also ich mich vor allem frage, was ist ein Viber Messenger und warum wird der in Afrika benutzt und gleichzeitig irgendwie in, was ist das da, Weißrussland oder so? Viber ist ein israelisches Startup. Also, okay. Und es kam aber in Kritik, weil es scheinbar stark mit den Sicherheitsbehörden zusammenarbeitet, wenn es um Terror geht. Also, und dann haben manche Leute gesagt, das Datenschutz, den sie nicht so gut machen. Aber Viber, das gibt es schon eine Weile. Ja, aber die geografische Verteilung finde ich so lustig. Irgendwie, da gibt es so keinen richtigen Zusammenhang oder zumindest keinen, den ich sehe. Die große Verbreitung von WhatsApp war damals angeblich der Grund, dass Facebook das gekauft hat. Ja, das ist sicherlich der Grund gewesen, ja. Also bei Viber kann ich mir vorstellen, dass hier Ukraine und was ist das da drunter, dass das so halt so eine antirussische Geschichte ist, dass man sagt, man will... Äthiopien. Nein, ich meine, das ist die Ukraine und südlich davon, nee, nördlich davon ist noch irgendwas Kleines. Was ist das? Belarus und Äthiopien. Ja, Belarus. Dass die halt dadurch, dass sie von Russland abgeschottet sein wollen, halt was ganz anderes benutzen als die Russen. Das wäre so meine Theorie. Okay. Aber warum Äthiopien? Keine Ahnung. Und dass Telegram im Iran so arg benutzt wird. Ich dachte, die hätten ein eigenes nationales Ding wie WeChat in das, China. Die mögen wahrscheinlich die Verschlüsselung bei Telegram. Ja. Damit der Nachfolger vom Soleimani nicht mitliest. Ja, Vivendi hat einen 10% Anteil von seinem Musikgeschäft an Tencent verkauft. Tencent ist ja ein chinesisches Konglomerat. Ja, ich weiß jetzt nicht, in welcher Branche die nicht tätig sind, von Konsumgütern bis hin zu Elektronik und ja, Medienrechten jetzt halt auch. Ne? Die haben auch schon Beteiligung in Hollywood an Filmproduktionsfirmen und es wird ja gemunkelt, dass die Beteiligung von chinesischen Firmen in Hollywood überproportional ist, selbst zu amerikanischen Eigentümern über Tochterfirmen und so weiter und so fort. Und jetzt steigt China auch ins Musikgeschäft ein. Das ist sehr kontrovers, weil für den chinesischen Markt werden ja oftmals schon Filme zensiert oder andere Medien. Und nicht unbedingt wegen politisch kritischen Nachrichten gegen Kommunismus oder sonst irgendwas, sondern wegen gesellschaftlichen Trends, dass Homosexualität gezeigt wird oder sowas, was halt in China dann halt auch wieder zensiert wird, aus Familienschutzgründen oder was auch immer. Und den Trend gibt es bei Musik auch schon, dass halt gewisse Musiker, das hat besonders viele afroamerikanische Rapper getroffen, sage ich jetzt einfach mal, dass da der Jugendschutz etwas strenger genommen wurde. Also die ziehen sich demnächst die Hose hoch, oder was? Ja, vielleicht, ja, also den Einfluss von China in Hollywood hat man ja nur teilweise mitbekommen, aber ich glaube, auf die Musikindustrie wird das noch einen sehr viel größeren Einfluss haben. Und was ich halt auch glaube, wenn China sich jetzt halt immer mehr in die westliche Musikindustrie einmischt, sage ich jetzt einfach mal, Tencent ist ein auch staatlich gelenktes Unternehmen, das kann man ja nicht anders verstehen, wir reden von China, ne? Dann gehe ich mal davon aus, dass halt auch wir mehr chinesische Propaganda bekommen werden. Ich sage einfach mal, wie es ist. Ja, irgendwelche Lieder, dass irgendwelche Künstler gepusht werden und natürlich auch vielleicht mal ein paar chinesische gute Musiker, ja, die dann vielleicht auch mal auf Englisch singen, um für den amerikanischen Markt kompatibel zu sein, würde ja hier dann auch medial vermarktbar sein. Hätte Quatsch, die haben Universal nur gewählt, weil die da den Backkatalog von Guns N' Roses drin haben und die wollen Chinese Democracy vom Markt verschwinden lassen. Wahrscheinlich, ja. Ja, das, was du sagst, ist tatsächlich gar nicht weit hergeholt. Ja, das, sowas kann man sich tatsächlich vorstellen, aber eine 10%ige Beteiligung gibt das noch nicht her. Noch nicht. Ja, das ist der Untertitel doch hier von unserem Kanal, oder nicht? Das, was du sagst, ist nicht weit hergeholt. Noch nicht. Ich habe explizit darauf hingewiesen, auf die kulturellen Aspekte und das noch nicht zensiert wird wegen politischen Sachen. Ja, aber Price irgendwie auf die Kultur Einfluss nehmen, um dann auf das Land Einfluss zu nehmen, das gibt's doch gar nicht. Das ist doch, glaube ich, nur eine Verschwörungstheorie, oder? Auf jeden Fall. Das so was sagen aber mit uns. Die andere Seite der Medaille ist allerdings auch, dass das für Vivendi, die Holding, die Universal hat, auch positiv war, weil die Chinesen bereit waren, einen guten Preis dafür zu bezahlen und für 10% jetzt ich habe die Zahlen nicht mehr im Hinterkopf bekommen, aber die haben halt einen schönen Preis auf den Tisch gelegt und jetzt kann quasi die Holding Universal Music auch wieder mit einem schönen größeren Wert bilanzieren. Das hat quasi das ganze, es war wertsteigernd für das gesamte Unternehmen. Sagen wir es mal so. 35 Millionen war der Anteil vielleicht? Bin mir nicht sicher. Aber gut. Das ist auch ein finanzieller Trick gewesen von denen. Ja. Kommen wir nun zu einem CNN-Poll von 2006 und 2015 und ja, der werte Herr Sach-Goldberg uns eine Umfrage präsentiert. Do you know anyone who you would consider racist or not? Percentage. Und ich finde es interessant, wie bei White Democrat mit der Verbreitung der, ich tippe jetzt mal auf der intersektionale Lehre, massiv hochgegangen ist. Bei den Non-White Democrats ist es runtergegangen und bei den Republicans ist es so in etwa gleich geblieben. So, ich fand es einfach nur interessant. Also ist auch nur eine kleine Umfrage, also ist, ja, aber ich fand es ein interessantes Titbit. Klimaanlagen werden immer günstiger und sind seit 1952 um 97% im Preis verfallen. Wenn man hört, dass die Lebens-, also dass die Gehälter kaum steigen, dann vergisst man oftmals, dass bestimmte Konsumerprodukte aber im Preis halt krass verfallen. Und wenn man hört, dass bestimmte Schichten seit Jahren keine Gehaltserhöhung mehr bekommen haben, ist das zwar nicht gut. Ich wünsche jedem, dass er mehr Gehalt bekommt. Ist es aber nicht so, dass die Leute sozusagen auf der Stelle getreten sind, weil die Wirtschaft um einen herum ändert sich ständig. Vor 30 Jahren gab es auch noch keine Supercomputer aller Handys, die man rumgetragen hat. Also, ja, da habt ihr es. Irish abortion referendum is part of a massive global trend towards liberal values, gender equity, personal choice, political voice, permissive child rearing. In Enlightenment Now display Christian Wenzel's World Values Survey data showing a rise. Wenn man jetzt etwas runter scrollt, dann sieht man da eine wunderbare Grafik, die sozusagen an Abkehr von konservativen Werten zu eher liberalen Werten, also liberal, klassisch liberalen Werten, aber auch progressiven Werten zeigt. Und hier ist dann die Frage, ist das ein Verfall oder ist das ein Fortschritt? Und ich würde gerne hören von unseren Zuhörern, wenn sie nachher uns in die Kommentare schreiben, wenn das Video fertig ist, also nicht in Chat, sondern unten in die Kommentare, ob ihr das, ob das Fortschritt ist oder ob das Rückschritt ist. Ist das Cthulhu, der immer nach links schwimmt, oder ist das, und wo der Verfall nur mit Technologie verpflastert wird, oder ist das ein Fortschritt, entwickeln wir uns weiter? Wohin geht die Reise des Homo sapiens? Das wäre lieb, wenn ihr das schreiben würdet in die Kommentare. Schwere Frage. Ja. Ja, das waren die Weltraumaffen für heute. Bleibt mächtig, bleibt wehrlos, sage ich dann nur. Ja. Und, fördert, was der Freiheit dient, zerschmettert, was ihr schadet. Mir ist noch aufgefallen, dass wir dieses Mal, also wenn ich mich richtig erinnere, hatten wir dieses Mal schon zum zweiten Mal in Folge Burkina Faso bei uns in der Sendung. Deswegen wollte ich noch sagen, die Weltraumaffen, euer Ort für die heißesten Burkina Faso-News. Ja. Burkina Faso ist ein wichtiges Land, das darf man nicht vernachlässigen. Das heißt Burkini, das ist so eine Schwimmkleidung. Streitet euch nicht wieder. Also fast so wichtig wie mein Buch Miete pro Kopf, kauft mein Buch Miete pro Kopf. Das ist ein Ratgeber. Ist das ein Ratgeber? Nee, das komm, jetzt sagt noch jemand was Provokantes über Germany's Next Topmodel und dann können wir unsere Auflösung bekannt geben. Ja, die sieht ganz gut aus, aber ist voll zickig. Das schon wieder los? Germany's Next. Ach ja, alle Jahre wieder. Hä? Geht lieber in den Wald. Das und müssen wir verbieten. Da können wir uns alle darauf einigen, dass wir es verbieten müssen, oder? Wir einigen uns doch immer auf irgendwas, so sind wir doch. Aber wer weiß, es ist nicht knallhart. Wir verbieten auch Kinder, die Frauen bei der Formel 1 und so. Ja, mächtig und wehrlos, ne? Wie in dem einen Artikel da vorhin. So, sind die Männer halt. und verängstigt. Du bist Deutschland. Nee, gar nicht wahr. Ich bin heute noch selber Amerika. Deutschland. Genau. Selber Deutschland, ey. Ich bin NRW. 1984, ich bin in euch, um euch, überall. Genau, haut rein, Leute. Ja. Das Orgel, der Orgel hat das damals geschrieben. Und lass deine gendern, ne? Schönes Wochenende. Der Orwell, ja, der hat das geschrieben damals. Kauft Miete pro Kopf, um den Kulturmarxismus zu beheben und zu bekämpfen. Sonst hört er nie auf. Kauft das Buch. Abel, da gibt es jetzt schon Gegenwind aus dem Chat. Ich wäre meine. Sei vorsichtig. Diese hybride Kriegsführung führt mich immer zum Ziel. Da würden wir schon keine Werbung schalten, ne? Da kann man sowas einfach zulassen.